Hallo und herzlich willkommen beim Wechselzone Podcast Episode 71, wenn mich nicht alles täuscht. Mit von der Partie Lukas. Hallo, nein, das täuscht dich nicht. Wir sind Episode 71. Okay, ja. Und ja, meine Wenigkeit. Kurz zur Episode. Heute haben wir so ziemlich Trailrunning-lästige Episode, um nicht zu sagen ausschließlich eine Episode zum Thema Trailrunning, allerdings eine sehr coole, wie ich finde. Wir haben ein Interview, eine Hörermail, ein paar News und anfangen würden wir, würde ich sagen, mit unserem Befinden und Training. Also Lukas, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Bin jetzt die letzten, jetzt einer Woche kontinuierlich dran, mich zu dehnen und zu rollen nach dem, also am Abend eher so Richtung Schlafen gehen. Fühle mich morgens immer so ein bisschen, als hätte ich überall Muskelkater, aber das legt sich nach ein paar Minuten, wenn man sich mal wieder bewegt. Aber ansonsten, ja, eigentlich alles gut. Aber das tut mir gut. Ich hatte so ein bisschen Wehwehchen hier und da und durch dieses Rollen und Dehnen in letzter Zeit geht es mir wieder besser. Kann ich nur empfehlen. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und bei dir so? Bei mir tut sich einiges nach dem Frankreich-Urlaub, nach den vielen Höhenmetern und Läufen dort habe ich hier und da so ein bisschen kleine Wehwehchen gehabt. Also habe mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie ja total ins Verderben laufe, im wahrsten Sinne des Wortes, wirke ich denn mal so ein bisschen entgegen. Und seit 2 Wochen fahre ich verstärkt, leider in Anführungsstrichen Rennrad, Mountainbike, so mit meinen Nackenbeschwerden traue ich mir dann doch nicht so. Und leider deshalb, weil ich tatsächlich in diesen 2 Wochen auch schon mal die ein oder andere Begegnung hier hatte. Mit dem einen oder anderen Autofahrer, das ist ja wirklich unglaublich, aber das ist tatsächlich so. Und ansonsten das Laufen etwas zurückgefahren, sogar für 4 Tage komplett eingestellt, damit sich mein Körper wirklich komplett regeneriert, damit ich für den Vulkantrail wirklich fit bin. Und habe auch mit Krafttraining wieder angefangen. Das habe ich die letzten Wochen auch so ziemlich vernachlässigt. Jetzt bin ich wieder, auch so seit knapp 2 Wochen wieder gut dabei. Ich würde sagen, es läuft. Das Laufen baue ich jetzt so langsam nach und nach ein. Nächste Woche sind das noch 10 Wochen bis zum Vulkantrail. Ja, es läuft. Okay, was hast du denn für Begegnungen mit Autofahrern? Also war da was Schlimmeres dabei oder war das einfach nur? Ja, also nein, jetzt nichts. Einfach Idioten, die dich schneiden, weißt du, die wirklich überholen in sehr haarigen Geschichten. Also das ist eigentlich so der Grund, warum ich jetzt auf Mountainbike umgestiegen bin und jetzt wirklich sehr selten bis gar nicht Rennrad fahre. Ich weiß nicht, woran es liegt hier in der Gießener Gegend, aber momentan habe ich das Gefühl, die fahren hier wirklich sehr, sehr radfahrerfeindlich. Das war aber dann eher eine lustige Geschichte, als jetzt irgendwie eine krasse. Ich glaube, ein Golf war das. Kam irgendwie nicht an mir vorbei, weil die Straße recht kurvig war und musste erstmal eine Zeit lang hinter mir fahren und dann hat er irgendwann überholt mit richtig, hast ja gemerkt, ne, mit Wut hat er richtig da auf Gas gedrückt, hast du das Auto so richtig jaulen hören und dann in dem Moment, wo er mich überholt, hat er die Scheibenwischanlage angemacht und mich vollgespritzt damit. Oh, super. Ja, das wird, also ich habe mir gedacht, also es gibt Leute, die sind einfach bescheuert. Ja, das sieht man auch immer wieder bei der Tour de France in letzter Zeit. Wie sieht's denn mit deinem Rücken aus? Mit meinem Rücken ist nichts. Nacken wollte ich sagen eigentlich. Nichts Neues. Also es aufgebaut, beziehungsweise wird dran so ein bisschen massiert. Also jetzt momentan kann ich jetzt irgendwie nichts Neues berichten. Also Ja, also wenn es was zu berichten gibt, wenn es mir besser geht oder so, dann werde ich natürlich das Ganze kundtun. Ich kann laufen, das Rennradfahren geht's auch, das ist okay. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon ein paar Wochen, so irgendwie mit der Zeit arrangiert man sich mit dem Ganzen und ich weiß, welche Bewegung wehtun, welche nicht und ja, dementsprechend läuft das alles. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit unserem ersten Trail-Läufchen an. Und zwar habe ich dem Florian geschrieben über Facebook, weil ich auf Strava gesehen habe, dass er in Island jetzt lass mich mal kurz den Namen nochmal rausfinden, weißt du es gerade? Lagavegur, würde ich mal sagen. Lagavegur Ultramarathon. Mein Isländisch ist nicht so... den Laugavegur Ultramarathon gelaufen ist. Nicht Laura, da ist ja... Laugavegur. Ja, so ungefähr. Okay, naja, ist er jetzt auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall ist er das dieses Jahr gelaufen und er hat das bei Strava hochgestellt mit ein paar coolen Bildern dazu. Und ich hatte ihm bei Facebook mal angeschrieben, ob er mal Bock hat dazu, was zu sagen, und da hat uns eine Mail geschrieben, die jetzt ein bisschen länger ist, deswegen werde ich so den Anfang mal ein bisschen komprimiert zusammenfassen und dann steigen wir mal voll ein, und ich würde auch hin und wieder mal ein bisschen Cut machen und dann können wir dazu noch mal ein bisschen was erzählen, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu monoton. Nur mal kurz zum Florian, er ist 31 und wohnt zurzeit in Hamburg und er läuft etwas intensiver seit 2016, also 10 Kilometer bis Marathondistanz. Und ist von Running Podcast, ist er da auf diesen Lauf gekommen, und er ist vor 8 Jahren ist er diesen Laugavegur Trail in 6 Tagen gewandert, vom Meer bis ins Landesinnere. Und dann hat er sich wohl gedacht, dann macht er mal ein bisschen schneller, weil es mir auch so sehr gut gefallen hat in Island, was ich nachvollziehen kann, dass ihn das nochmal dahin gezogen hat. Ja, und wollte dann stattdessen das in mehreren Tagen in einem Rutsch quasi durchziehen. Dieser Marathon oder dieser Ultramarathon, der hat 55 Kilometer und circa 1500 Höhenmeter. Er schrieb noch, dass es Anfang Januar war dann die Anmeldung dafür, und circa einen Monat später war es schon komplett ausverkauft. Es waren 550 Starter. Also war es wahrscheinlich limitiert, würde ich mal sagen. Und ich gehe mal davon aus, dass, die Wege sind jetzt auch nicht so breit, deswegen ist das wohl ein ganz normaler Ultramarathon. Was meinst du? Ich habe mir leider dieses YouTube-Video noch nicht angeschaut, aber ich schätze mal, dass das Island da wirklich sehr coole Strecken zu bieten hat. Ich finde 55 Kilometer, 1500 Höhenmeter, ist noch recht überschaubar. Ich habe gedacht, da gibt's auf der Strecke viel mehr Höhenmeter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ein sehr schöner Lauf ist. Ja, das Video werde ich auf jeden Fall noch in die mit in die Episode packen. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es in diesem Jahr, beziehungsweise es war wahrscheinlich vom letzten Jahr, aber gerade diese Landschaft und wie es da aussieht, also das war schon echt traumhaft. Ich hatte selber Bock bekommen, da zu starten. Aber ich denke mal, das ist halt ein sehr kostspieliger Faktor. Es gab 2 Cut-Off-Zeiten, einmal bei 22 Kilometer, das musste in 4 Stunden bewältigt werden, und die 38 Kilometer müssten in 6 Stunden 15 bewältigt werden. Jetzt mal ganz kurz auf seine Vorbereitung, dann kannst du ja was als ein Trainer, als Coach dazu sagen, was genau das Problem dabei war. Ich bin in diesem Jahr 2-mal die Marathondistanz gelaufen und hatte dadurch einen gewissen Grundlagenausdauer und wollte meinen Marathon-Trainingsplan für die 55 Kilometer in Island wiederholen, nur mit ein paar längeren Einheiten. Leider hat das bis zum Ende nicht geklappt, da mein Oberschenkel seit Mai rebelliert hat und ich es nicht hundertprozentig in den Griff hatte. Außerdem haben wir in Hamburg doch ein wenig die Höhenmeter gefehlt. Ja, davon kann der Niklas auch ein Lied singen. Um das zu kompensieren, habe ich ein paar Trainingseinheiten langes Wochenende im Harz absolviert und musste dann, und das musste dann reichen. Die Vorbereitung war also nicht ideal, deswegen war auch mein Ziel einfach nur durchkommen. Hat er vielleicht sich ein bisschen zu viel zugemutet auf eine zu sehr kurze Distanz? Nein, überhaupt nicht. Nee. Ich meine, er beschreibt das ja ganz gut. Er ist ja zweimal Marathon-Distanz gelaufen. Der hatte irgendwelche Oberschenkelprobleme. Jetzt beschreibt er jetzt nicht näher, was es war. Ja, ansonsten, wie er halt sagt, ne, in Hamburg hast du nicht allzu viel Höhenmeter. Er ist halt nochmal in die Harz gefahren. Gut, ne, es wäre natürlich viel, viel besser für ihn gewesen und wäre wahrscheinlich für die Vorbereitung auch viel besser, wenn man das vielleicht hätte nochmal wiederholen können im Harz. Aber ich denke, alles in allem passt. Also, ja. Ja, er schrieb noch was zum Wetter, was ich eigentlich ganz lustig fand. Und zwar die Wettervorhersage für den Race Day war ein Drittel der Strecke Regen, ein Drittel der Strecke Nebel mit Sicht circa 200 Meter und ein Drittel mit ein paar Sonnenstrahlen bei circa 7 bis 10 Grad. Also für Island eigentlich gutes Wetter, schrieb er dazu. Er war ja schon mal da, also gehe ich mal davon aus, dass er sich da ein bisschen besser auskennt. Und am höchsten Punkt der Strecke gab es 6 bis 8 Kilometer lange Schneefläche. Also da musste man halt auch noch mal ein bisschen durch den Schnee warten. Ja, am Race Day selber ging es um 4.30 Uhr von Reykjavik mit Bussen zum Startpunkt. Nach circa 2 Stunden gab es nochmal einen kurzen Zwischenstopp und Frühstück, das wohl, also es war mit in dem Anmeldepaket drin zur Stärkung. Gegen 8 Uhr und nach einer absolvierten abenteuerlicher Busfahrt durch einige Flüsse und Offroad-Straßen sind wir dann am Startpunkt angekommen. Wir wurden von jede Menge Zelten und Wanderer begrüßt und natürlich von den heißen Quellen, in denen die Wanderer entspannten. Wir als Läufer mussten leider darauf verzichten. Schließlich hatten wir noch ein paar Kilometer vor uns. Um 9.15 Uhr ging mein Rennen in der letzten Startgruppe los. Zum Anfang war es etwas stockend, da wir auf einen engen Wanderweg den Anfangsberg hoch mussten. Innerhalb der ersten 5 Kilometer durften wir dann circa 400 Meter in die Höhe steigen, bei bewölktem Wetter. Der Regen ist für uns also ausgefallen. Was für ein schönes Geschenk für den Lauf. Bei Kilometer 10 sind wir dann an der höchsten Stelle des Rennens angekommen und die versprochenen Schneefelder im Nebel haben uns eingefangen. Da man im Schnee teilweise knietief eingesunken ist, konnte man einen Teil der zugeschneiten Wege nur gehen und nicht rennen. Generell bin ich aber auch alle Anstiege gegangen. Vielleicht war das teilweise zu defensiv. Jedenfalls hatte ich eine Menge Respekt. Am höchsten Punkt gab es dann auch die erste Verlegung mit Wasser, Iso-Getränken, Cola und Bananen. Ziemlich abenteuerlich, würde ich sagen, für den ersten Trail-Strecke. Also ich meine, gleich mit Regen und Schnee und dann auch noch berghoch. Also ich meine, ich bin selber noch nicht. Also Regen gab es keinen. Er hat ja gesagt, der Regen ist bei uns ausgefallen. Stimmt. Also Regen hat er keinen gehabt. Aber ich denke mal, es waren Wasserfelder. Schnee ist jetzt gut, knietief, Schnee, okay. Ich meine, das ist ja für jeden gleich, die Verhältnisse, ne? Wenn man die zugeschneiten Wege, ist ja dann natürlich klar, wenn man knietief einsinkt, dass man da halt nicht rennen kann. Und das defensive Angehen an den größeren Anstiegen ist vielleicht, würde ich sagen, jetzt gar nicht so defensiv. Das ist schlau. Also beim Rennen von 55 Kilometer wenn man die Distanz noch nicht gelaufen ist und das und sich noch nicht so gut einschätzen kann, wie er das selbst geschrieben hat, dann ist das alles, also das ist gut, ja, das da hat er, glaube ich, die richtige Taktik gewählt. Ja, nach dem Verpflegungspunkt ging es danach weiter. Danach ging es weiter durch den Nebelberg ab und der Schnee und der Nebel aufgehört hatten, wurden wir dann vom wohl schönsten Blick des Laufs beglückt. Er hat da, kann man bei ihm auf Strava sehen, da hat er so ein paar Bilder hochgeladen, die ich dann halt auch gesehen habe, deswegen bin ich ja da auf ihn gekommen. Der Blick vom Berg in das wunderschöne grüne Tal plus Sonnenschein, immer wenn ich daran zurückdenke, fehlen mir die Worte. Die zweite Station gab es bei Kilometer 22 und dort bin ich nach etwas über 3 Stunden angekommen. Cut-off-Zeit also geschafft. Die Strecke wurde jetzt flacher und leichter zu laufen. Den größten Auf- und Abstieg hat man also hinter sich gebracht. Jetzt lag die Herausforderung eigentlich nur noch in kleineren Anstiegen, einigen Flussüberquerungen und der Distanz. Auch wenn es keine richtigen Zuschauer gab, jedenfalls nicht in nennenswerter Zahl, habe ich die entgegenkommenden Wanderer mit Jubeln und improvisierten Topftrommeln für jeden Läufer gute Laune gesorgt. Wer braucht da schon einen überfüllten Stadtmarathon. Da bei Kilometer 27 die Schuhe durch Flüsse und Bäche recht nass waren, habe ich mich dazu entschlossen, meine Schuhe bei meinem Dropback zu wechseln. Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich nötig war, aber meine trockenen Füße haben es mir nach den nächsten 10 Kilometern gedankt. Auch wenn ich kurze Pausen nach dem Schuhwechsel ein kurzes Tief hatte und nicht so richtig vorwärts kam, hatte ich die Cut-off-Zeit bei Kilometer 38 mit etwas über 5 Stunden geschafft. Jetzt könnte ich den Lauf im schlimmsten Fall auch gehend zu Ende bringen. Aber wie gesagt, etwas schnellere Zeit war hier sowieso nicht mein Ziel, besonders nicht, da ich alle paar hundert Meter gestoppt habe, um mein Telefon rauszuholen und die wunderschöne Landschaft festzuhalten. Auch wenn ich hier schon einmal vor einigen Jahren gewandert bin, die Natur bleibt einfach atemberaubend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei Kilometer 45 lief es dann wieder etwas gut und meine Uhr gab mir den Anreiz, etwas schneller zu laufen. Eine Zeit unter 8 Stunden war möglich. Ich habe mich wirklich gut gefühlt und hatte anscheinend genügend Körner gespart, um am Ende etwas schneller zu laufen. Einige kleine Hügel und Flüsse später war es dann soweit. Meine Uhr zeigte Kilometer 55 an und 7 Stunden 57. Meine Freude war riesig, nur leider war das Ziel noch nicht in Sicht. Erst knappen Kilometer später bin ich unter tollen Beifall ins Ziel der 55-Kilometer-Strecke gelaufen. Meine offizielle Zeit 8 Stunden 2. So eine GPS-Uhr kann auch manchmal Fluch und Segen sein. Ja, ich würde sagen, vielleicht ein klein wenig ärgerlich, wenn dann die Uhr schon 55 Kilometer anzeigt und es ist noch ein Kilometer, aber ja, ich würde sagen, sein Ziel war ja sowieso, also er hat sich ja kein Ziel gesteckt, außer durchkommen, von daher, vielleicht einen kleinen Anreiz, wiederzukommen. Das mit der Zeit wird gerade bei solchen Strecken und da er immer wieder auch Pause gemacht hat, Fotos gemacht hat, die Strecke genossen hat, wird das, glaube ich, einfach überbewertet. Klar, natürlich, 7,57 ist besser wie 8,02 oder zumindest eine 7 von der 8, ne, sieht besser aus, aber im Endeffekt spielt das überhaupt keine Rolle. Na, als du den Lauf bei Strava gesehen hast, dann fiel dir halt die Strecke auf, fielen dir die schönen Bilder. Ich glaube, auf die Zeit war jetzt irgendwie jetzt nicht als erstes in deinem Blick, oder? Gar nicht. Ich habe eigentlich, wie du schon sagtest, also das erste fielen mir auch die Bilder auf und ich glaube, dass er beschreibt ja, und ich kann ja nochmal hier fertig lesen, ist ja gleich soweit. Meine Füße ging es nach kurzer Erholung überraschend gut, bin im ersten Teil und auch die Steigung vielleicht etwas zu langsam angegangen. Beim nächsten Mal ist definitiv noch Luft nach oben. Im Nachhinein bin ich auch nicht sicher, ob der Schuhwechsel zur Mitte des Rennens wirklich notwendig war. Geschadet hat es zumindest nicht. Und es ist mir noch aufgefallen ist, im Vergleich zu meinem Mitläufer habe ich beim Bergablauf die meiste Zeit verloren. Hier fehlt mir vielleicht noch ein bisschen Übung und Technik. Dann ging es halt noch Also bevor der Bus zurück in die Hauptstadt fuhr, konnte man sich in warmen Pools am Ziel aufwärmen und entspannen, was sicher bestimmt richtig geil war. Alles in allem ein aufregender, gut organisierter und atemberaubender, schöner Ultralauf. Ich kann es jedem empfehlen, einmal daran teilzunehmen. Und dann hat er halt das Video nochmal angehangen, was ich auch dazu hänge. Aber wie du schon sagtest, also genau das mit den Bildern, ne? Also der ist ja jedes Mal stehen geblieben, hat noch ein Bildchen gemacht und hier, und er hat ja einige Bilder gemacht, die habe ich mir ja bei Strava angeguckt, und darauf bin ich ja eigentlich gestoßen im Endeffekt. Klar, wenn du eine Zeit hast, die du unterbieten willst, dann würdest du auch wahrscheinlich auch keine Bilder machen, sondern das knallhart durchziehen. Und ich glaube im Endeffekt, wenn er sich zurückerinnert, wird er, oder sich die Bilder anguckt, wird er schönere Erinnerungen haben, als die Strecke 3 Minuten schneller absolviert zu haben. Ja, solche Läufe macht man halt nicht auf Zeit, ne? Also er ist da jetzt aus anderen Gründen gefahren oder geflogen und hat daran teilgenommen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Zeit ist da jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend. Von daher, klar, im Nachhinein, ne, sagt er, so ein bisschen Zeit nach oben, klar, natürlich, ich meine, aber dann muss man sich halt von vornherein entscheiden, ne? Also bleibe ich stehen, mache ich Fotos, dann muss man halt von vornherein so das Rennen anders angehen, und aber ich finde, er hat alles richtig gemacht, also das, ja, er hat den Lauf genossen, hat da wirklich sehr viel Spaß dran gehabt, alles richtig gemacht. Ja, ja, meiner Meinung. Zeiten werden überbewertet. Ja, ich habe mir auch letztens noch so gedacht, eigentlich würde ich gerne mal so langsam in so einen Punkt kommen, wo mir Zeiten auch egal sind und ich einfach nur die Läufe genießen möchte. Und ja, diesen. Da musst du weg von Stadtmarathon. Ja, ich sag ja, ich habe ja so langsam vielleicht, also ich, so langsam wurde ja mein Interesse an Trails und hier WHEW und so, fand ich ja auch ganz cool. Ist ja schon eher geweckt, und da hoffe ich doch, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich sage, ach, mir doch scheißegal, was für eine Zeit. Ich ja, aber so geht es mir schon seit mindestens 3 Jahren oder so, weißt du? Also ich glaube, spätestens seit einem Base Trail, bei einem Zugspitz Ultra Trail, also spätestens da, weißt du, da habe ich mir gedacht, also ich meine, du machst ja solche Läufe, machst du ja nicht irgendwie auf Zeit oder auf Platzierung, ne? Also man macht es ja, weil man in eine schöne Umgebung laufen will, die Strecke genießen will, eine anspruchsvolle Strecke haben will, und da spielt die Zeit überhaupt keine Rolle, ne? Also und so war es dann auch beim Vulkan Trail, wo ich den allerersten, den ich da gemacht habe, komplett von vornherein gesagt habe, das ist ein Fun Run für mich, ne? Ich will das Ding hier genießen und Spaß haben, und so bin ich das Ding angegangen, und ja, das macht einfach Spaß, weißt du? Ich meine, dafür muss man aber, glaube ich, so von den Stadtläufen weg, ne? Weil da so flache Strecke, Asphalt und so weiter, geht wirklich darum, so schnell es geht von A nach B zu kommen, und das ist ja auch schon irgendwie länger bei mir nicht mehr so interessant. Ja, wie gesagt, irgendwann mal vielleicht, dann bei mir auch, aber vielleicht muss ich noch ein bisschen älter werden. Gut, aber der Florian selber ist ja sogar noch jünger mit 31 und hat da schon für sich selber gesagt, ja, Zeit ist mir egal. Hauptsache durchkommen, Hauptsache Spaß haben, und ich glaube, das hat er gehabt. Und ich empfehle jedem mal wirklich, das Video sich anzugucken, denn wenn man das gesehen hat und ja, seinen Bericht nochmal dazu sich vor Augen hält, dann weiß man ungefähr, was er durchgemacht hat und wie cool es einfach auch war. Also da hat man Bilder gesehen, und ich habe auch, da gibt es ein Bild, also so ein Videoabschnitt, da laufen die quasi hinter so einem Wasserfall und auf der anderen Seite wieder raus. Das sah echt richtig, richtig geil aus, und ja. Kann ich nur empfehlen. Ja, aber nochmal abschließend, weil du sagst, er ist ja noch jünger und hat das so für sich entdeckt. Er ist ja aber auch Stadtmarathons gelaufen, und da war wahrscheinlich sein Ziel, oder, ne, da kann man jetzt spekulieren, aber ich schätze mal, da war sein Ziel irgendwie ein anderer. Da wollte er schon vielleicht auf Zeit irgendwie laufen und so weiter. Und im Endeffekt kannst du ja beides haben, ne? Also man kann ja auch, die Saison ist lang genug, man kann das ja schön aufteilen und sagen, okay, die eine Hälfte versuche ich irgendwas auf Zeit zu reißen, die andere Hälfte laufe ich, ja, just for fun, schöne Trails und so weiter. Also man muss sich da, glaube ich, jetzt nicht komplett so in eine Nische irgendwie stecken, sondern ja, je nachdem, worauf man gerade Bock hat, ne, kann man ja beides haben. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall abschließend nochmal vielen, vielen Dank, Florian, für deine Mail. War echt cool, und danke, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Ja. Ja. Ich habe mir nochmal oder was heißt nochmal, ich habe mir mal die Tage ein paar Hoka-Schuhe bestellt, weil ich mich ja so, weil ich ja den Vulkan-Trail mitmachen will und ich wollte mal gerne so gescheite Trail-Schuhe haben. Und eigentlich, ich habe mir 3 Schuhe bestellt und den ich eigentlich haben wollte, den Challenger ATR, passt mir leider nicht, weil den gab es nur noch in 43,5. Und ich habe den Bondi noch hier, den Bondi 5, den fand ich eigentlich ganz cool. Der fühlt sich auch ganz cool an, aber ich glaube eher, das ist so ein, ja nicht unbedingt für Offroad. Klar kann man das machen, aber ich bin momentan noch am Überlegen, welchen ich nehme, ob ich noch einen nehme. Also ich rüste mich auch jetzt langsam für die Trailläufe auf. Ja, also ich habe mir den Torrent geholt und den kann ich eigentlich nur empfehlen. Ne? Also den laufe ich noch viel lieber als den Clifton, den ich vorher hatte oder immer noch habe. Der läuft sich wirklich super. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist ein Trailschuh, aber wirklich sehr leicht, sehr direkt. Super, also echt klasse. Muss ich nochmal gucken. Ich habe das mal in einem Video von deinem Video, wo ich den Vulkan Trail, die Teile der Strecke des Vulkan Trails gelaufen bin, da habe ich ja den Torrent dabei gehabt. Da bin ich ja quasi das erste Mal mit denen gelaufen. Okay, also noch recht neuer Schuh. Kannst du dir den mal nochmal angucken? Ja, der ist relativ neu. Ja. Also ich habe den, glaube ich, eine Woche oder zwei vom Frankreich-Urlaub geholt. Ja, ich habe ja als dritten Schuh habe ich mir noch den Kafu, irgendwie, keine Ahnung, wie das genau ausgesprochen wird, hatte ich mir noch dazu bestellt und das ist ja, glaube ich, auch ein Straßenschuh einfach nur. Und der ist ja übelst leicht, also... Ich glaube, ich habe noch nie so einen leichten Schuh. Das ist ja, der fühlt sich ja an einen Schuh, als würdest du irgendwie nichts dran anhaben. Also das ist echt krass. Also fand ich schon. Ich bin echt überlegen, den zu behalten, weil der fühlt sich echt so richtig angenehm an und mal schauen. Aber das ist eher ein Straßenschuh, oder? Ja, das ist ein Straßenschuh. Ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich einen Dings haben, einen Trail-Schuh und vielleicht werde ich den nochmal ausprobieren, den du mir jetzt vorgeschlagen hast. Das ist halt das Problem. Deswegen wollte ich ja damals zu dem Hoka-Stand beim Ironman, weil ich glaube, die hat mich da sehr gut beraten können, was für meine Bedürfnisse auf mich zutrifft. Aber naja gut, vielleicht muss ich mal gucken, dass ich irgendwie nochmal einen Hoka-Stand finde oder halt jetzt selber in eigener Regie den richtigen Schuh für mich herausfinde. Ja, so viel nochmal zu Hoka. du hättest ja nochmal was, den Bob Grant, die Bob Grant, Graham Round, so, gell? Ja, also es geht eigentlich um Kilian Jornet und der Trail begeisterter Läufer wird es ja schon wissen. Das ist jetzt keine super neue News. Aber der Kilian Jornet ist Anfang des Monats ist er die Bob Graham Runde gelaufen in England im Lake District ist das. Das ist eine 66 Meilen, was war das? 108 Kilometer, ja? 106, ja. Oder 106, ja, 106 Kilometer. Das Ganze ist in 12 Stunden 52 Minuten gelaufen und natürlich schneller als je ein Läufer zuvor. Und der Rekord, den er jetzt hat, der war ja vorher 36 Jahre, konnte nicht gebrochen werden. Den Rekord hat vor 36 Jahren der Billy Blender aufgestellt in 13 Stunden 53 Minuten. Das Ganze hat Kilian jetzt in deutlich mehr als eine Stunde unterboten und das war ja irgendwie klar. Also wo der Kilian auftritt, dann gibt's Rekorde. Ja, das stimmt. Dazu gibt's ein cooles Video beim Salomon TV. Dort wird er nämlich im Ziel von dem Billy Blender empfangen, der den Rekord vorher hatte. Werden wir auch nochmal in die Show machen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist ganz cool. Ja, werde ich mir auch nochmal reinziehen. Und jetzt wollen wir nochmal unsere Trail-Episode abrunden. Und du hattest dich mit dem Steffen getroffen, der Steffen Reuter, der auch bei uns im Strava-Club ist. Und der wohnt ja bei dir ganz in der Nähe, deswegen hat sich das angeboten, mal ein Face-to-Face-Interview zu machen. Genau, so ganz in der Nähe stimmt jetzt nicht so ganz. Er wohnt da, wo ich arbeite, also in dem wunderschönen Taunus. Ja, also mit Steffen sind wir halt, so wie du gesagt hast, über Strava so ein bisschen im Kontakt. Und ja, wir haben ihn dann darauf angesprochen, dass der jetzt zu seinem Zugspitz-Ultra-Trail, den er dieses Jahr gelaufen ist, nochmal ein bisschen was erzählt. Und ja, der hat uns halt zum Interview nach Hause eingeladen. Dafür nochmal vielen Dank, Stefan. Ich glaube, dabei ist ein sehr cooles Interview rausgekommen. Der hat wirklich sehr ausführlich jetzt über seinen ersten Hunderter erzählt und von dem Lauf selbst und wie es ihm dabei ging und auch so ein bisschen, wie er dazu gekommen ist, so Ultras zu machen und so weiter. Also ich finde alles in allem schon ziemlich cooles Interview. Also braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich würde sagen, ja, lass uns mal das Interview mal abspielen. Damit würde ich sagen, viel Spaß im Interview und wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal und ja, wie immer, schön weiterlaufen. Genau, trainiert fleißig, viel Spaß mit Interview, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi. Hallo Stefan, als erstes Dankeschön für deine Einladung, für das Interview, für alle Zuhörer. Wir haben an Stefan mal einen Aufruf gestartet. Oh, Entschuldigung, Steffen. das muss sein. Wir haben mal einen Aufruf gestartet an Steffen, dass er mal so ein bisschen was zu seinem Zugspitz-Ultra-Trail erzählen soll. Und so aus der E-Mail-Kommunikation hat sich kam eine Einladung. Dafür danke. Jetzt bin ich beim Steffen und ich würde sagen, zu Anfang. Stell dich vielleicht vor, erzähl mal so ein bisschen was zu deinem läuferischen Werdegang. Wie lange läufst du schon? Wie lange bist du dabei? Ja, hallo auch von meiner Seite. Steffen Reuter aus Bad Homburg, 42 Jahre alt. Läuferischer Werdegang. Ich habe eigentlich, in früheren Jahren, in Anführungsstrichen, ich war immer mal wieder laufen. Hatte auch mal Anfang der 2000er schon mal für einen Marathon in Frankfurt trainiert gehabt. Musste den aber wegen Knieproblemen dann irgendwie abbrechen, kurz bevor es dann losging. Hab aber, ich sag mal, in den Jahren nie mehr als, ich weiß nicht, vielleicht 200-300 Kilometer im Jahr gelaufen. Also es war immer mal so spontan, jetzt habe ich mal Lust, jetzt laufe ich mal eine kleine Runde. Das war aber nicht wirklich besonders sinnvoll, trainingseffektiv oder sonst irgendwas. So richtig los ging das dann wieder vor, was haben wir jetzt, 2,5 Jahren ungefähr. Waren wir im Urlaub auf Malta, da habe ich so langsam wieder Lust bekommen, wieder einzusteigen. Hab mich dann auch relativ bald, weil für meine Motivation, ich brauche irgendwie Ziele, also ich brauche irgendwie so Rennen oder irgendwie sowas in der Art, sonst wird es schwierig, habe ich mich für den Waldhall-Marathon oder für den Halbmarathon, um genau zu sein, im Rahmen des Waldhall-Marathons angemeldet gehabt. Und das ist ja auch eine Strecke, die, wenig auf Asphalt läuft, sondern eher so, ich sag mal, Waldwege, Wiesenwege. Und insofern da auch so ein bisschen das erste Mal in Anführungsstrichen mit Trails Erfahrung gemacht, also zumindest mal mit Offroad, mit eben nicht auf Asphalt laufen, habe gemerkt, dass mir das eigentlich tatsächlich sogar mehr Spaß macht, als auf der Straße zu laufen. Und das schlägt dann auch so ein bisschen die Brücke zu dem weiteren Trail-Werdegang. Ich hatte mich dann zwar auch relativ bald für den Frankfurt-Marathon in 2016 angemeldet gehabt, habe aber dann als quasi meinen ersten Marathon den Wiesbadener Trail-Marathon reingeschoben. War vielleicht ein bisschen mutig, bin da auch zum Schluss hin ziemlich eingegangen, aber das war okay. Also den weiß nicht, mit 5 Stunden 15 oder sowas absolviert für eine Marathonzeit, natürlich lächerlich, aber der hat ja auch einige Höhen. Ganz genau, der geht auch gut auf und ab, von daher mehr als zufrieden gewesen, aber natürlich die Anfängerfehler gemacht, viel zu schnell losgelaufen. Der geht ja auch am Anfang von der, von diesem Jagdschloss, von der Platte, das nennen, geht es natürlich auch erstmal bergab. Also Vollgas voraus, yippie, macht Laune. Gut, wie gesagt, das kam später dann alles nochmal zurück. Der nächste größere Lauf war dann auch gleich in meinem Größenwahn der Heidelberger Gelitter Trail Marathon. Auch ein hartes Ding. Auch ein hartes Ding, in dem Jahr, wo Flo den dann auch gewonnen hat. auch hier wieder die üblichen Fehler gemacht an dieser, da gibt's ja dann diese Treppe da zum Schluss hin oder im letzten Drittel oder wann das da ist mit keine Ahnung wie viel 100 Höhenmeter Treppenstufen da bergauf. Auch da wieder fürchterlich eingegangen, aber Spaß gemacht. Also es hat Laune gemacht und ich sag mal, wenn es nur gut läuft, ist es okay, aber wenn dann auch die Schwierigkeiten kommen und ja, wie es halt ist, trotzdem durchbeißen, das bringt dann schon was. Also hab den Frankfurt-Marathon dann trotzdem gemacht. Spannend insofern, weil die Umstellung, ich sag mal, von den Trails, wissen Sie ja alle, bergauf dann eher schnelle Gangart, aber nicht wirklich laufen, zu 42 Kilometer am Stück durchlaufen, mit entsprechendem Tempo natürlich auch nicht ganz ohne war. Hab den dann in, ich weiß gar nicht mehr, 3:50 absolviert, was okay war. Mein Ziel war unter 4 Stunden, so das Übliche, erledigt, abgehakt und seitdem eigentlich bis auf bei kürzeren Strecken nicht mehr wirklich auf der Straße unterwegs gewesen. Im Jahr drauf dann geschaut, dass ich die Distanzen so ein bisschen ausweite. Also 2017 dann den Zoot Super Trail mit 64 Kilometer schon mal in Angriff genommen. 2 Wochen danach, das war ein bisschen in Sachen Erholungsphase nicht so günstig, den Sachsen Trail, auch ein paar 60 Kilometer. Und dann im, wann war das dann, September oder irgendwie sowas, den Südthüringen Trail. Die Idee bei den beiden Läufen, also Sachsen-Trail und Südthüringen-Trail, war diese berühmt-berüchtigten ITRA-UTMB-Punkte einzusammeln, um mich dann halt dieses Jahr für den CCC oder den TDS anmelden zu können. Hab dann entschieden, dass ich mich für den TDS anmelde. Hat auch geklappt, bin genommen worden. Das steht jetzt dann halt im Ende August noch an. Und ja, der Zoot, über den wir jetzt dann gleich noch ein bisschen intensiver sprechen werden, ist dann quasi so ein bisschen auch der Einstieg, ich sag mal, in diese 100 Kilometer Ebene gewesen und das so, ja, erstmal zum Werdegang. Dieses Jahr wie ist der Hofeleis, Ardennen, 50 Kilometer Ende Januar, kalt, nasse Füße, ein paar Flussdurchquerungen, das war sehr, sehr hart, hat auch ordentlich Blasen gegeben, aber hat auch Spaß gemacht und dann noch im April 2 Läufe in den Vogesen gehabt. Einer über 2 Tage, am ersten Tag 75 Kilometer, am zweiten 25, um da schon mal so ein bisschen dann auch die Distanzen anzutesten. Bei den 75 Kilometern, es war schon relativ warm in den Vogesen Anfang April, das war ich noch nicht gewohnt, da bin ich auch ein bisschen eingegangen, hatte Ernährungsprobleme ein bisschen bekommen, habe mal aber durchziehen können. Am nächsten Tag dann die 25 Kilometer riefen relativ gut, also Erholung hat einwandfrei geklappt. Und dann, ich glaube Ende April war das dann nochmal ein 75er in den Vogesen, der deutlich mehr Höhenmeter hatte. Das war den hattet ihr auch schon mal kurz angesprochen gehabt. Mein erster DNF quasi. Da auch hier wieder die Hitze, die Verpflegung, das Wassertrinken hat nicht gut funktioniert. Und den habe ich nach ein paar 50 Kilometer habe ich dann abgebrochen. Das Problem war da lief man so eine Schleife wieder zurück zum Start. Es gab auch kürzere Distanzen, die dann quasi dort zu Ende waren. Ist natürlich verlockend. Ja, genau. Da war das Auto dann in der Nähe und ich habe mir halt echt gedacht, so eigentlich ich muss es jetzt nicht krampfhaft durchbeißen. Also, weiß nicht, bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht, aber ist, wie es ist. Also, mein Gott. Ja. Abhaken. Abhaken, genau. Geht ja auch nicht. Also, ich meine, wir sind ja nur Hobbyläufer. Das stimmt. Aber es wurmt einen schon. Es wurmt schon ein bisschen. So eine ähnliche Erfahrung hatte ich mal vor ein paar Jahren in Rotterdam, wo ich irgendwie ausgestiegen bin und im nächsten Moment wusste ich gar nicht, warum bin ich jetzt eigentlich ausgestiegen. Ja. Ne? Und dann wollte ich zurück und dann denke ich, kann ich überhaupt zurück? Ganz, ganz schräg. Also, ja. Also ich kann es gut nachvollziehen. Hat auch einen Moment gedauert, bis ich das verdaut habe. Ja. Das stimmt. Meine Frage jetzt nochmal zu den vergangenen Wettkämpfen. Du hast dann relativ, so wie es sich anhört, du bist dann relativ schnell auf Ultras gegangen. Ne? Also du warst ganz schnell so von Marathonvorbereitung, so auf zack, auf einmal dann doch schon die Ultras-Distanzen. Hast du es gut verkraftet? Ja, also von der Trainingslehre her oder so würde man wahrscheinlich sagen, es war ein bisschen zu früh. Andererseits habe ich mir gedacht, also wie gesagt, 2016 war so das Jahr der Marathon-Distanzen mit den entsprechenden Höhenmeter auch teilweise dabei und 2017 dann so Richtung 60, 70 Kilometer dann halt. Ich denke, ich habe es ganz gut verkraftet. Also ich habe andere Fehler gemacht, zum Beispiel eben der Zoot Super Trail, der halt Mitte Juni ist und dann eben der Sachsen Trail, der schon 2 Wochen später war. Das war von der Erholungsphase einfach viel zu kurz. Da bin ich auch ordentlich eingegangen bei dem Lauf, habe ihn halt trotzdem irgendwie noch schaffen können, aber bei weitem nicht mit den Zielen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Andererseits merkt man halt auch, dieses Weiter, naja, solange das halt klappt, solange es funktioniert, solange der Körper halt auch mitmacht, pushe ich das auch ein Stück weit. Wie gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht, kann man sicherlich ein Fragezeichen dran setzen. Mhm. Aber solange es Spaß macht und solange man gesund dabei bleibt, dann ist das doch schon alles okay. Du hast ja den Sachsen-Trail und in Thüringen den gemacht, um die Punkte zu sammeln. Ja. War das jetzt irgendwie beim Zugspitz Ultra, beziehungsweise bei den 64er, gibt es ja auch Punkte dafür? War das jetzt nicht genug? Aber da gab es ja, ich glaube ab letztem Jahr oder wann, irgendwann gab es diese Diskussion zwischen dieser Ultra-Marken, steht das der ITRA zu, dieses Ultra-Trail oder ich weiß nicht genau, worauf dieser Markenschutz da setzt. Und da gab es ab letztem Jahr dann das erste Mal eben keine Punkte mehr von der Zugspitz. Ja. Also auch für die kleineren Distanzen nicht mehr. Letztes Jahr gab es noch diese sogenannten Performance-Punkte, also wo man halt einfach sich so in so einem Ranking bewegt. Die gibt es ab diesem Jahr anscheinend auch nicht mehr. Also da ist der Zut anscheinend jetzt bei ITRA komplett raus. Andererseits, naja, mein Gott, also meine Meinung dazu ist, der Zugspitz Ultra soll mal schön weiter Zugspitz Ultra heißen und sich da nicht von der ITRA gängeln lassen. Also das stimmt. Aber, okay. Ja, jetzt, wo du sagst, fiel mir es wieder ein. Ja, genau, da gab's eine Diskussion drüber. Für den TDS, wie viele Punkte braucht man da und wie geht das da vor sich mit dem, gibt es ein Auswahlverfahren oder meldet man sich einfach an? Man braucht 8 Punkte aus 2 Rennen. Die Rennen sind klassifiziert, ich sag mal, der TDS selbst beispielsweise gibt 6 Punkte als Beispiel. Der Zut Ultra hat früher, soweit ich weiß, 5 Punkte gegeben. Die beiden, also Südthüringen und Sachsen Trail, jeweils 4 Punkte. Mhm. Und das waren dann halt genau die 8, die ich benötigt habe. Aber das sind quasi nur Punkte, um in die Lotterie mit reinzukommen. Mhm. Man wird dann trotzdem nochmal ausgelost, wenn man zumindest nicht Elite ist oder irgendwas. Mhm. Ja, Michael Arendt kommt natürlich direkt wahrscheinlich rein oder ist de facto so. Und bei der Auslosung ist es halt so, ich hatte lange überlegt, eigentlich vom Lauf her hat mir der CCC mehr zugesagt, allerdings ist der Quotient zwischen Anmeldungen und Teilnehmern beim CCC ungünstiger und beim TDS war einfach die Chance höher genommen zu werden. Man kann sich aber nur an einem Lauf letztendlich anmelden und nicht dann im Nachhinein dann nochmal irgendwie picken und dann habe ich halt gesagt, okay, ich melde dich für den TDS an, weil ich möchte auf jeden Fall dort laufen, inspiriert durch diese ganzen netten YouTube-Filmchen, die es da ja dann auch gibt. Und die sind an vielen schuld, diese Liga. Absolut. Also vor YouTube wäre die Zeit eine andere gewesen. Genau. Definitiv. Und ich war dann letztes Jahr im September, also Anfang September zur Zeit von UTMB und UTMB und CCC war ich auch in Chamonix vor Ort als Zuschauer, aber dann letztendlich nur. Und das ist schon. Ja, das also, alleine macht schon. Ja, ne, ja. Ja. Wie gesagt, man kann ITRA und UTMB kritisch sehen in bestimmten Punkten, gar keine Frage, unterschreibe ich sofort. Aber ich sag mal, Flair, das ist schon beeindruckend. Also das glaube ich. Ja. Und von daher freue mich auf den TDS jetzt schon, definitiv. Also. Ja, das glaube ich. Aber du hast ja vorher noch schöne Dinge abgerissen. Und zwar den Zugspitz Ultra Trail, das sind genau 101,9, auch wenn meine Uhr der Meinung war, es waren ein paar Kilometer mehr, aber das weiß ich hier eher an der Uhr als 101,9 Kilometer mit, ich glaube, offiziell 5400 Höhenmetern. Ja. Okay, also richtig, richtig krasses Ding. So, dann erzähl mal, wie ging es dir bei dem? Oh, beziehungsweise im Vorfeld habe ich noch mal eine Frage. Ich glaube, der Super Trail ist der einzige, der in Greinau startet und in Greinau endet, oder? Der Ultra Trail ist der einzige, meine ich. Der startet in Greinau endet. Genau, und der Super Trail XL startet in Erwald und endet in Greinau. Also alle enden in Greinau auf jeden Fall im Ziel. Aber er ist der einzige, der ohne Bustransfer. Ja, ich hatte auch schon mal vor das Vergnügen 2014 mal, war ich mal schon mal da, habe den Base Trail damals gemacht. Das war schon ein richtig schönes Erlebnis. Ein Jahr später habe ich den Lukas begleitet. Da hat er den Bestwill gemacht. Und seitdem hat er sich leider nie ergeben. Aber wir hatten immer Lust, da wieder mal hin. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben. Also machen wir uns mal Lust. Sehr gerne. Bestwill startet in Garmisch, glaube ich. Nee, der startet in Mittenwald. Okay, genau. Ich glaube, da ist inzwischen noch ein Rennen dazu gekommen. Ich glaube, das ist der Bestwill zwischen der XL und der Bestwill. Aber gut. Das wird irgendwie jedes Jahr mehr. Aber gut. Die Nachfrage ist auch riesig. Mhm. Ich meine, wir sind damit, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, bei dem Ultra Trail waren es 500 und ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer. Bei dem Super Trail XL sind es deutlich weniger, was ich ein bisschen schade finde. Also ich hatte mich ursprünglich auch erst für den Super Trail XL nur angemeldet. Stichwort Distanzen steigern, nicht gleich übertreiben. Aber habe dann irgendwann überlegt, naja, komm, also so groß ist der Unterschied dann, glaube ich, auch nicht mehr. Wobei am Ende hin macht das natürlich sehr wohl dann nochmal einen Unterschied aus. Aber ich wollte einfach diese 100 dann auch irgendwann einfach mal erleben und spüren. Und von daher habe ich dann gewechselt. Also vorab muss man sagen, die Organisation von dem Lauf ist einwandfrei, tipptopp, da gibt es überhaupt gar nichts. Also sei es jetzt in der Vorbereitung an Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, sei es dann vor Ort Startnummer einsammeln, wo muss ich mein Dropback abgeben, was gilt es sonst noch zu beachten, bis hin dann im Vorgriff schon auf die Verpflegungsstationen, wenn du danach zum 3 in der VP ankommst und dich begrüßen freundliche Menschen. Und es ist einfach, also Organisation tipptopp. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln würde, und das passiert direkt am Vorabend, ist das Race Briefing. Das ist im Rahmen von der Pasta Party. Letztendlich findet es dann auch dort statt, in diesem Musikpavillon nennt sich das, glaube ich, in Krainau. Das Race Briefing, es zieht sich halt sehr, sehr lange. Dadurch, dass, ich sag mal, die Sponsoren natürlich da alle auch ihren Slot da nochmal bekommen, sich vorzustellen. Dieses Jahr war es halt auch so, dass noch ein paar Elite-Athleten halt mit vorgestellt wurden, was ich grundsätzlich gut fand. Aber wie gesagt, die Zeit, bis man dann zu den eigentlichen Informationen kommt, wie wird das Wetter sein, was gilt es zu beachten, gut, wie die Strecke ausgeschildert ist und so weiter, das weiß man in der Regel schon vorher. Aber welche Schneebedingungen gibt es unter Umständen noch, das zieht sich alles sehr, sehr lang. Und da man ja morgens dann doch relativ früh raus muss, also der Ultratrail startet um 6:45, die Busse zu den anderen Etappenorten teilweise starten auch schon früher, da will man irgendwann auch wieder zur Ruhe kommen. Und je nachdem, wo man halt untergebracht ist oder so, also letztes Jahr beispielsweise waren wir in Garmisch in einem Hotel untergebracht, also nochmal von Krainau wieder nach Garmisch zurück, da möchte man eigentlich ein bisschen, also mir geht's zumindest ja, klar, so, natürlich. Will man eigentlich dann irgendwann mal beenden, genau. Ansonsten Race Briefing selbst war dieses Jahr relativ unspektakulär. Die Wettervorhersage war top. Kein Regen in Sicht, kein Wind, Wetter, sonst irgendwas. Das war alles einwandfrei und so hat sich's dann auch letztendlich bestätigt. Es wurde von einem Schneefeld gesprochen. Irgendwie mussten wir dann de facto doch noch durch ein paar mehr. Aber das sehe ich vielleicht auch als Mittelgebirgsländer vielleicht ein bisschen kritischer als wenn ich jetzt irgendwie in den Alpen selbst wohnen würde. Wobei dieses eine Schneefeld, von dem Sie da sprachen, noch viel Spaß gemacht hat. Aber kommen wir dann später nochmal dazu. Der nächste Morgen war dann eigentlich auch relativ entspannt. Also ich habe mein Dropback abends schon abgegeben. Man hatte die Option, es abends oder morgens zu machen, aber ich wollte es einfach aus dem Kreuz haben. Im Dropback selbst hatte ich noch mal ein paar Satzschuhe, Strümpfe, anderes Shirt, noch mal warme Klamotten, weil ich nicht wusste, wie es sich entwickelt. Noch ein bisschen Ernährung, noch ein paar Gels reingestoppt, solche Sachen. Also gar nicht mal so sehr viel, aber das war auch im Hinblick auf... ich sage mal, 100 Kilometer zu überschauen, ist für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also auch ich mache das so, dass ich so von VP zu VP denke dann eigentlich und mir so die Ziele setze. Und das Dropback gibt es ziemlich in der Mitte des Rennens, bei Kilometer 53 oder sowas in der Größenordnung, bei der am Hubertushof. Und da war es einfach wichtig, das so als Bezugsgröße zu haben. Man hat bis zu dem Zeitpunkt auch schon über die Hälfte der Höhenmeter hinter sich. Nachher flacht das so ein bisschen dann raus ab. Und aber wie gesagt, worum es mir eigentlich ging, war das Dropback abends schon abzugeben, um morgens einfach befreit von diesen ganzen Dingen zu sein. Ich habe dreimal meine Weste hin und her gepackt und überprüft, ob ich alles an Pflichtausrüstung dabei habe. Es gibt ja so ein paar Dinge, die müssen einfach rein. Ich sag mal, neben Regenjacke, Bekleidung, die keine freie Haut irgendwie offen lässt, jetzt mal abgesehen vom Gesicht, also lange Hose, lange Shirt, Handschuhe, Mütze, was man aber auch mit einem Buff erledigen kann oder mit einem Buff. Und da sicher zu gehen, dass ich da alles dabei habe und nicht irgendwie an der Einlasskontrolle quasi zu scheitern. Das waren eigentlich so die Gedanken, die ich dann morgens hatte, nochmal eine Kleinigkeit zu essen, Toilettengang etc. unter Dach und Fach zu kriegen. Und dann ging es eigentlich auch schon zum Startort. Kontrolle, Eingangskontrolle habe ich erfolgreich bestanden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein langärmeliges Shirt an. Es wurde aber relativ schnell warm. Also Start war 6:45. Vorher war es noch recht kühl, aber als die Sonne dann langsam rauskam, habe ich gemerkt, okay, komm, ziehen wir uns lieber nochmal um. Dann im Startbereich, da war auch noch Zeit, also wollte auch nicht zu spät kommen, habe mich da sauber einsortiert und wurde noch ein bisschen Stimmung gemacht, Highway to Hell, was dann halt so kommt. Wie gesagt, kurzes Shirt nochmal angezogen, was sich dann aber rausgestellt hat, was ein bisschen schwierig wurde, weil ich beim Einpacken anscheinend nicht aufgepasst habe und das ein bisschen vorwegzunehmen. Wir sind dann gestartet. Die ersten 200 Meter läuft man hinter so einer Kapelle her, Krainau, also neutralisierter Start. Die biegen dann irgendwann rechts ab. Man selbst biegt dann nach links ab in Krainau. läuft dann so langsam los, kommt in den Tritt rein, Durchblutung ein bisschen antreiben. Und dann passierte der erste Fauxpas, mir klopfte ein Läufer auf die Schulter, ich drehte mich um und hatte meine Regenjacke in der Hand, die mir anscheinend aus der Weste irgendwie oben rausgerutscht ist. Okay. Mal abgesehen davon, dass das halt eine Pflichtausrüstung ist, habe ich die halt auch im Verlauf der späteren Nacht noch gebraucht. Weniger wegen Regen, aber halt vor allen Dingen wegen Kälte und Wind einfach. Mhm. Und die hatte ich natürlich nicht als Ersatz noch in einem Tourbag dabei. Das hätte also blöde enden können. Mhm. Ich habe mir leider die Startnummer von dem Läufer nicht gemerkt oder irgendwas, weil ich auch viel zu perplex war. Was will der denn jetzt sagen? Yeah, das ist ja meine Regenjacke. Also an der Stelle nochmal vielen Dank an den Läufer, falls er das hören sollte. Das hat mir echt unter Umständen vielleicht sogar das Rennen gerettet, keine Ahnung. Ja, krass, ja. Was zur Konsequenz hat, ich habe dann natürlich meine Weste wieder abgenommen, habe nochmal neu sortiert, eingepackt, habe dann auch später die Regenjacke in eine dieser seitlichen Reißverschlusstaschen reingesteckt. Das war zwar ziemlich ausgebeult, aber das war mir lieber, als dass ich die nochmal irgendwo auf den Weg dann da irgendwo verbasel. Und bis ich das alles erledigt hatte, drehe ich mich um und war quasi letzter. Okay. Ich hatte mich zwar eben im hinteren Drittel einsortiert, weil ich auch keinen Stress haben wollte und keine Hektik, aber als ich dann hochgeschaut habe, da sind so gerade die letzten Läufer an mir vorbeigelaufen. War aber okay, war nicht schlimm, also mein Gott. Erster Teil des Rennens, es geht dann zwar gleich mal ein kleines Stück bergauf, die erste VP kommt aber dann auch schon irgendwie nach knapp 10 Kilometern oder sowas in der Größenordnung. Bis dahin macht man gut 500 Höhenmeter, aber es ist ziemlich wellig. Also es ist ein relativ entspannter Start. Die Stimmung war eigentlich auch relativ gut im Feld, hat Laune gemacht. Also so einfach den Tag anzugehen, das hat gepasst. Erste Verpflegungsstation war natürlich relativ überlaufen, wie das halt so ist. Ich meine, bis sich die Masse entzerrt, das dauert einfach. Musste da aber auch nicht. Ich habe die Flaschen nochmal aufgefüllt. Die zweite Verpflegungsstation kommt dann auch schon wieder 10 Kilometer später. Also am Anfang kommen die relativ dicht gepackt, sodass man da jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden musste. Haben die Schuhe nochmal neu geschnürt und ein bisschen nachgezogen, solche Sachen halt gemacht. Aber das lief eigentlich relativ gut. Wobei dann aber dann schon der erste kleine, die erste kleinere Herausforderung kommt. Das ist so eine Skipiste, die relativ steil ansteigt, ich weiß nicht, 300, 400 Höhenmeter oder sowas am Stück. Und man sieht halt das Ende von dieser Skipiste nicht. Und da reiht es sich dann halt wirklich wie in der Perlenkette, reihen sich dann da die Läufer rauf. Und da merkt man dann, was der Tag noch so vorhat. Also das ist so die erste Bestandsaufnahme, auch so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie geht's einem, ist die Power da, hat man die Kraft oder vielleicht auch da schon einen Gang einfach rauszunehmen. Und das war auch das, was ich gemacht habe, weil man will sich da nicht schon auf den ersten 20 Kilometer mal ausballern oder das so. Das wär fatal. Und das ist auch sowas, das habe ich vielleicht beim Super Trail letztes Jahr ein bisschen vielleicht auch unterschätzt. Da beginnt man mit einem relativ steilen Anstieg gleich am Anfang. Und in der Euphorie habe ich da versucht, schon irgendwie Plätze gut zu machen und da Gas zu geben und so. Und das, ich meine, wir wissen es alle, aber trotzdem irgendwie im Rennen geschehen, weiß nicht, die Erfahrung muss man, glaube ich, jeder selbst irgendwie dann einfach ein, zwei, vielleicht doch dreimal machen und da ein bisschen leiden dann halt an der Stelle. Aber wie gesagt, dieses Jahr habe ich mir einfach eingereiht, habe das Tempo genommen von denen, die vor mir gelaufen sind und da war auch relativ Ruhe im Feld. Also ich habe das bei anderen Rennen schon erlebt, die ähnlich wie ich dann letztes Jahr dann da versucht haben, irgendwie jede Lücke zu nutzen und da irgendwie vorbeizugehen. Aber das war jetzt zumindest beim Ultra-Trail, beim Zut war das relativ entspannt eigentlich. Zumindest in der Phase des Rennens hat dann noch keiner irgendwie auf die Zeit geschaut oder auf Angriff geplant. Wäre auf Quatsch, wäre auf mega Unsinn. Also das stimmt. Das war ganz gut, ja. Ja, bis dahin läuft's gut. Bis dahin lief es gut, genau. Lief auch erstmal weiter in Richtung V3, Festkapelle, also Verlegungspunkt 3 Festkapelle. Da bewegt man sich so, ich sag mal, im Bereich 1200, 1400 Höhenmeter. Es geht so ein bisschen wellig hoch und runter, eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe also in der Pflichtausrüstung steht auch drin, dass man Behälter für 1,5 Liter Wasser mitnehmen muss. Aber man muss sie zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgefüllt haben. Mhm. Also ich bin gestartet mit nur 1 Liter Wasser, hatte noch eine von diesen Softflasks letztendlich leer hinten in der Weste drin. Und habe die dann erst eigentlich so ab Verpflegungspunkt 3 dann wirklich aufgefüllt. Weil da kommt dann ein Abschnitt, der ich sag mal ins Hochgebirge irgendwo ein Stück weit geht. Und wo meine Vorhersage auch war, dass ich da wahrscheinlich Richtung 3 Stunden unterwegs sein werde. Aber um es vorwegzunehmen, die dann vorhandenen 1,5 Liter haben mir zumindest trotzdem nicht ganz gelangt. Da oben wurde es ziemlich warm. Das ist dann auch so in Richtung Mittagszeit, Richtung Nachmittag. Die Sonne stand steil, geölt ohne Ende. Da musste ich dann nochmal an den Bach, und das haben auch viele andere gemacht, an den Bach einfach nochmal ein bisschen Wasser nachfüllen. Magen hat es verkraftet, um es vorwegzunehmen. Von daher, das war aber natürlich landschaftlich auch einfach der, ja, mit der schönste Teil. Also man hat einen super Ausblick gehabt. An kritischen Punkten waren auch immer Bergwachtleute vorne, also auch da super Organisation. Was ich da aber auch gemerkt habe, wenn es so Richtung 2000 Metern Höhe geht, ja, wir sind das hier nicht in Mittelhessen gewohnt. Also das ist, da wird die Luft dann schon dünn. Umso höher es ging, umso mehr habe ich auch gemerkt, dass ich so einen leichten Kopfschmerz dann bekomme, in der Anstrengungsphase zumindest. Wenn es dann wieder so ein bisschen eben oder bergab wurde, ging ja dann auch relativ schnell weg. Aber das waren so ein paar Warnsignale, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss hier nicht auf Teufel komm raus. Ich hatte so einen Zeitplan, ich habe mir so drei Ziele gesetzt gehabt, Ziel A, Ziel B, Ziel C. Mhm. Ziel A waren gewesen, dass ich unter 22 Stunden ins Ziel komme. B unter 24 Stunden, das also an einem Tag mache. Und Ziel C im Notfall halt einfach nur auf Ankommen zu gehen. 26,5 oder was dann der Cut-off ist. Ich habe mir so den Plan auch ausgedruckt mit den Höhenmetern dabei und so ein bisschen das Profil halt dabei, um einfach nur ein bisschen eine Orientierung zu haben. Aber wie gesagt, ich wollte mich da nicht sklavisch dran halten, war dann auch relativ bald schon ein bisschen hinter meinem Plan. Aber das war vollkommen in Ordnung. Also da habe ich mir noch keinen Stress gemacht. Wie gesagt, also worum geht's? Ja, geht ja um nichts. Für mich mehr so eine Orientierung, halt einfach zu wissen, was kommt jetzt so als nächstes, was steht an, wie viel Verpflegung muss ich auch zu mir nehmen. Also ich habe da auch mit draufgeschrieben, dass ich, was weiß ich, wenn ich jetzt einen längeren Abschnitt habe, dann möchte ich bitte so und so viel Gels einfach nehmen, um das, weil ich weiß, Verpflegung ist bei mir manchmal ein bisschen schwieriges Thema, ich vernachlässige das ganz gern mal und das war ja auch in den Vogesen so ein bisschen das Problem, um da halt einfach zu wissen, ja, wie ich für mich einfach takten muss, um so ein bisschen für mich auch ein bisschen der Disziplin reinzukriegen. Hört sich vielleicht blöd an, übertrieben an, aber weiß nicht, so takte ich halt dann an der Stelle. Nö, wenn es funktioniert, ist ja, hast du ja alles richtig gemacht, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, landschaftlich da oben ein Traum. Da kamen wir dann auch kurz nach dem höchsten Punkt, der liegt bei gut 2200 Metern, kam dann dieses besagte größere Schneefeld. Da hat die Bergwacht hat dann ein Seil gespannt, weil es halt auch bergab ging. Mit, ich weiß nicht, 4, 5 Fixpunkten oder sowas um den Dreh. Das ist so, ich weiß nicht, wie lang das war. 150, 200 Meter, wie gesagt, bergab. Auf den ersten Stücken konnte ich mich dann noch irgendwie halbwegs, ja, so in die Knie gehend, runterrutschend, am Seil haltend, runterhangeln. Wurde aber immer schneller, weil das Schneefeld da hinten immer weiter abgekippt ist, sodass ich dann teilweise wirklich Probleme hatte, an den Fixpunkten dann halt auch wieder anzuhalten, bevor dann halt der nächste Abschnitt kam und die letzte Passage. Auf dem Hintern einfach runtergerutscht. Da sind mir die Füße weggerutscht und dann, da gab es dann viele, die natürlich dann unten standen und Fotos und Filme gemacht haben. Mhm. Ich habe das natürlich dann auch mal kurz gemacht. Das war ein Spaß. Also ja, es war nicht gefährlich oder irgendwas. Von daher einfach mal auch eine angenehme Abwechslung letztendlich. Ja. Also das war schon okay. Und die kleineren Schneefelder, die waren mehr in der Ebene, die konnte man gut bewältigen, ohne dass ich da irgendwie Angst zu haben, dass man dann irgendwo hin abschmiert oder so. Deshalb wurden die wahrscheinlich auch beim Race Briefing gar nicht genau. Aber auch da war die Bergwacht wieder vor Ort. Also wenn da was passiert wäre, wenn da doch irgendwie mal einer, keine Ahnung, sich überschlagen hätte oder so, umknickt, dann wären die da schnell da gewesen. Ja. Also von daher auch da an die Organisation tipptopp. Und ich meine, die sind ja auch Stunden da oben. Müssen da vorher irgendwann mal hochwandern. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die da am Stück dann da einfach die Stellung halten. Also das ist Respekt an die Leute da an der Stelle dafür, dass wir da unseren Spaß haben dürfen. Also das hat schon was. Dann ging es erstmal wieder bergab zur Hemmermoosalm VP4 runter, bevor es dann Richtung, weiß gar nicht, wie der Anstieg dann da letztendlich heißt. Da kommt dann auch die Supertrail-Leute kamen dazu. Also das war dann der Bereich, den ich dann auch vom letzten Jahr kannte, wo ich dann auch wusste, okay, an den und den Stellen gehen wir jetzt nicht, ja, freudig voraus, sondern machen da auch einfach mal ein bisschen langsamer. In dem Abschnitt eine ganz interessante Erfahrung gemacht, da habe ich mich lange mit einem Läufer aus Japan mehr oder weniger vom Tempo her gleich bewegt. Wir haben eigentlich nicht wirklich gesprochen oder irgendwas, sondern mehr so Blickkontakt gehalten und schwierigeren Stellen oder so einfach mal aufeinander gewartet. Das war so zwischenmenschlich, irgendwie eine ganz, ganz nette Geste, sowohl von ihm als vielleicht dann auch von mir oder sowas. Einfach so ein bisschen das gleiche Tempo gegangen, nonverbal kommuniziert. Okay, das war spannend einfach. Yeah. Ich habe dann später gesehen, dass er leider in Mittenwald ausgestiegen ist. Wir haben uns dann irgendwann verloren zwischendrin. Weiß nicht, ob er da welche Probleme er da bekommen hat, aber das war Weil das war so ein Bereich, da hat sich das Feld dann schon deutlich auseinandergezogen. Also da hat man durchaus dann auch mal ein paar hundert Meter vor oder hinter sich dann, zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs war, keinen mehr gehabt. Es haben sich immer mal so ein paar Krüppchen gebildet. Aber wie das so ist, beim nächsten Anstieg oder beim nächsten Downhill zieht sich das dann, man hat halt einfach unterschiedliche Tempis. Ja, und von daher läuft wieder auf ein paar Läufe auf, die man vielleicht schon mal vorher gesehen hatte, die dann beim Downhill dann wieder abziehen. Und das sind halt auch so ein bisschen die Schwierigkeiten, die ja wir wieder als Mittelhessen dann haben. Ich sag mal, die Downhills, die sind halt einfach eine andere Hausnummer. Das, was wir hier im Taunus üben können, ist super, gar keine Frage. Aber es ist halt einfach nicht vergleichbar mit dem, was da dann halt abläuft. Also sowohl von der Länge als auch von der Technik her. Da ziehen da teilweise Läufer an einem vorbei, die sich insgesamt auch in dieser Leistungsklasse vielleicht befinden, wie ich das tue, die aber da einfach dann halt deutlich stärker sind und wo ich mir denke, so, okay, nee, den folge ich jetzt nicht, will da heil unten ankommen, ja, muss da nicht auf Biegen und Brechen da Gas geben. Also das hat schon was. Das ist schon teilweise auch echt beeindruckend, was die da leisten. Weiter ging es dann zum Hubertushof, das ist besagte Verpflegungsstelle, wo die Dropbacks dann auch liegen. Mhm. Wie gesagt, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt 53 Kilometer in den Beinen, mit zu dem Zeitpunkt 3.500 Höhenmeter, also gut die Hälfte war erledigt. Ich hatte mir vorher von Michael Ahren und von Stefan Helbig da aus diese, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, diese Streckenbeschreibungsvideos angeguckt, die auf seiner... Gesehen ich, aber gehört von, ja. Und da gab es ja vom Stefan immer so dieses Stichwort, dass man an den VPs auf gar keinen Fall irgendwie forken soll, sich da zu lang aufhalten soll, was ich aber an der VP5 mit dem Dropback dann einfach getan habe. Also da kommt dann auch nochmal so ein medizinischer Check. Man läuft da durch so ein Medizinzelt da irgendwie durch, wo ich weiß nicht, ob es eine Ärztin ist oder eine Sanitäterin oder was, die einen dann mal kurz von oben bis unten mustert. Ob man noch irgendwie reagiert, wie die Augen aussehen, keine Ahnung was. Okay. Habe ich erfolgreich bestanden. Und auch da wieder super Hilfe. Da war dann ein Helfer bei den Dropbacks. Der hat, während ich noch im Medizinzelt war, quasi beim Durchlaufen, hat er schon meine Startnummer gesehen, ist schon hintergelaufen, hat mein Dropback geholt. Bis ich da raus war, hat er mir das direkt in die Hand gedrückt. Also ja, super organisiert, auch hier wieder. Habe mein Dropback genommen, habe aber erstmal noch eine Nudelsuppe da angeschnappt, habe mich erstmal hingesetzt und erstmal ein bisschen runterfahren. Mir ging es zwar schon noch relativ gut, aber mit dem im Hinterkopf, was da halt jetzt noch ansteht, ich glaube, ich habe, weiß nicht, annähernd wahrscheinlich eine halbe Stunde dort verbracht in dieser VP. Okay. Wie gesagt, in Ruhe ein bisschen gegessen, runtergefahren. Schuhe habe ich de facto nicht gewechselt. Ich habe die angelassen, die ich anhatte, beziehungsweise dann wieder angezogen. Ich habe die Strümpfe gewechselt, weil die halt ein bisschen feucht auch von dem Schneefeld und solche Sachen war, ein bisschen Dreck sich drinne gesammelt hatte. Und ein neues Shirt angezogen, dann auch schon ein Langarm-Shirt genommen, weil ich wusste, ich war da um, keine Ahnung, 5:45 oder sowas, dann am späten Nachmittag oder am frühen Abend. Und da wurde es dann auch schon so langsam wieder kühler, was ganz angenehm war nach der Hitze vom Tag. Von daher da langärmig wieder angezogen, in Ruhe gegessen, in Ruhe getrunken, ein bisschen mit den Leuten da unterhalten und bis ich dann weiter bin, wie gesagt, ich glaube, das war... Vielleicht war es sogar mehr als eine halbe Stunde, ich weiß es nicht. Aber hat keine Rolle gespielt. Also war vollkommen okay. Der Abschnitt danach ist dann, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist ein bisschen unspannender. Man läuft dann an so einem Bach entlang Richtung Mittenwald, teilweise auch in der Straße. Das einzig Spannende ist, man läuft dadurch so, ich weiß gar nicht, wie es nennt, Geisterwald oder irgendwie sowas. Da ist dann nochmal so ein Hochseilgarten dazwischen. Aber das sind relativ wenige Eindrücke. Es wurde dann langsam auch dunkler. Da habe ich mir dann auch mal das Headset aufgesetzt, habe ein bisschen Podcast gehört, um einfach mal so ein bisschen andere Gedanken zu kommen. Habe da geguckt, dass ich da vielleicht auch wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Tempo gut machen kann von dem, was ich vorher verloren hatte, um dann einfach nochmal zu sehen, wie sich der Tag vielleicht noch entwickeln könnte, und war dann da auch in dem Bereich so langsam wieder in der Range drin, die ich für meine 22 Stunden dann letztendlich angesetzt hatte. Das hat dann ganz gut gepasst. Kurz vor der VP in Mittenwald läuft man noch so ein bisschen an der Straße entlang. Das ist die Straße, die dann quasi wieder zurück nach Leutasch geht, also zum Start von dem Supertrail. Und da hielt dann an der Straße ein Corsa mit einer älteren Dame drinne, fuhr das Fenster dann runter und fragte mich, ob sie mich mitnehmen soll. Gut, ich sah bestimmt schon etwas fertiger aus und ich sagte dann so, nee, danke, darf ich nicht. Im Nachhinein habe ich mir so gedacht, die wusste vielleicht gar nicht, dass hier ein Rennen stattfindet oder so, hat vielleicht auch meine Startnummer nicht gesehen, keine Ahnung, und hat dieses darf ich nicht vielleicht auch ganz anders verstanden, als es eigentlich gemeint habe. Ich darf nicht zu fremden Frauen ins Auto steigen oder so, keine Ahnung. Der hat dann nichts weiter gesagt, ist einfach dann weitergefahren, hat sich wahrscheinlich gedacht, der Depp, also ich war so dann jetzt, keine Ahnung. VP Mittenwald ist hinter dem Schützenhaus da irgendwie, muss vorher ein kleines bisschen wieder den Berg hoch, das ist dann wieder so eine Umstellung, wie gesagt, vorher relativ eben eigentlich, wenig Höhenmeter, zum VP geht es dann ein kleines Stück hoch. Da aber der nächste Ferchensee nur knapp 5 Kilometer irgendwas hinter Mittenwald an der VP liegt, habe ich mich doch da nicht groß aufgehalten. Ich glaube, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen Cola zu trinken, ein bisschen Koffein dann auch aufzunehmen. Auch nur kurz die Flasche aufgefüllt und bin dann relativ schnell weiter. Was in dem Bereich, was ich letztes Jahr beim Supertrail da ein bisschen unterschätzt habe, man sieht das nicht so in der Darstellung des Höhenprofils. Ab Mittenwald und vor allen Dingen dann ab Ferchensee wird es dann doch wieder sehr hügelig. Also da macht man doch einiges an Höhenmetern, die, wie gesagt, im Profil nicht so richtig sichtbar sind. Das habe ich letztes Jahr ziemlich unterschätzt. Von daher war das gut zu wissen für dieses Jahr, dass ich da ein bisschen mit meinen Kräften aushalten muss. Ferchensee selbst war ein Traum. Da ging da gerade die Sonne unter. Das war dann so über den See hinweg orange am westlichen Horizont. Das sah traumhaft aus. Ferchensee dann nochmal gut aufgestockt, Verpflegungen nachgenommen, weil vom Ferchensee bis zur Partnachalm, das zieht sich dann auch nochmal, das sind auch nochmal über 3 Stunden für mich gewesen. Wie gesagt, in diesem hügeligen Hoch und Runter, da macht man, keine Ahnung, was das hier sind, 500-600 Höhenmeter oder sowas in der Region. Zumal es dann auch im Dunkeln, im Bereich der Partnachalm wieder technischer wird. Mhm. Der Bereich runter zur Partnachalm ist nicht ohne gewesen. Da den kenne ich noch vom Jahr. Ja, sehr gut, genau. Ja, ja. Da habe ich mir letztes Jahr im Hellen schon schwer getan und wusste dann auch, das wird dieses Jahr im Dunkeln dann auch nicht einfacher. Hab dann da auch schlicht Tempo rausnehmen müssen, habe die Stöcke dann zur Hilfe genommen, um da nicht irgendwo blöd abzuschmieren oder irgendwas. Was da interessant war, da waren auch da wieder in gewissen Abschnitten Helfer und von der Bergwacht auch Leute. Und kurz hinter Schloss Elmenau war da schon der Erste, der dann sagt, das sind nur noch 4 Kilometer bis zur Verpflegungsstelle an der Partnachalm. Ich habe das dann mal so im Kopf überschlagen und auf meinen Zettel geguckt und dachte mir so, okay, also entweder hat er falsch gerechnet oder ich, aber das müssten eigentlich noch mindestens mal 6 oder irgendwie sowas in der Größenordnung sein. Aber gut, er müsste es ja eigentlich besser wissen, nehmen wir das mal so hin. Ein gutes Stück später, geschätzt 3 Kilometer später, kam eine weitere Station von der Bergwacht, der mir dann erzählt, es wären nur noch 2 Kilometer bis zur Verpflegungsstelle an der Partnachalm. Hat auch nicht ganz hingehauen. Ja, weiß nicht, ob das zur Motivation ist oder was, keine Ahnung. Kurz danach kam dann so eine Art Medizincheck vor der Partnachalm dann nochmal. Der meinte, ihr müsstet so in 10 Minuten an der Partnachalm oder an der Klamm dann und dann an der Alm oben sein. Auch das hat nicht hingehauen. Das mag zwar für die Spitzenläufer 10 Minuten gewesen sein, ja, keine Ahnung, für Thomas Farbmacher und Konsorten. Wir haben da deutlich länger gebraucht. Also, wie gesagt, den Trail dann noch runter und drüben ja das Ganze dann auch relativ steil wieder hoch zur Partnachalm hoch. Von der Klamm hat man natürlich nichts gesehen mehr im Dunkeln, man hat sie nur gehört. Aber trotzdem, also von der Atmosphäre, ja, das hatte was. Generell muss ich sagen, das Laufen im Dunkeln hat mir im Vorfeld so ein bisschen, ich will nicht sagen Sorgen bereitet, aber ich wusste halt nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ich hatte hier mal so ein paar Läufe im Dunkeln gemacht, aber das ist natürlich nicht vergleichbar über die lange Distanz und die komplette Nacht hinweg. Wir haben vor 2 Jahren mal so eine 24-Stunden-Wanderung, auch in der Gegend. 24 Stunden von Bayern nannte sich, das gibt's jetzt leider nicht mehr, war dieses Jahr die letzte Veranstaltung, auch gemacht, aber das Wandern im Dunkeln mit Rucksack und allem drum und dran und vor allen Dingen viel mehr Leute um sich rum ist halt doch nochmal eine andere Ausnahme, als wenn du da relativ alleine unterwegs bist. Auch so ein bisschen dann die Angst, dann verpasse ich vielleicht irgendwo einen Abzweig oder irgendwas. Also schon immer versucht, konzentriert zu bleiben, da nicht irgendwie die Gedanken zu sehr wegfließen zu lassen. Die Lampe, die ich hatte, war zwar mehr als ausreichend, hat gutes Licht gemacht, aber es ist natürlich trotzdem, es ist einfach, man kann halt irgendwie nicht ein paar hundert Meter ausleuchten oder zumindest nicht mit dem Equipment, was ich tragen wollte. Also von daher haben mich aber zum Glück nicht verlaufen. Irgendwann standen mitten auf dem Weg ein paar Kühe mitten in der Nacht. Kam da um eine Ecke rum und es standen die Viecher da auf einmal im Weg. So, okay, tagsüber kann ich ja halbwegs damit umgehen. Aber wie reagiert ihr Jungs jetzt hier nachts? Hab mich dann also ein bisschen durchgeschlichen. Die haben mich völlig ignoriert im Endeffekt. Das war ihnen scheißegal, aber das war relativ spannend. Also, und dann ging es, das letzte Stück zur Alm hoch. Das zieht sich dann auch nochmal. An der Alm selbst habe ich mir auch wieder ein bisschen mehr Zeit genommen, in Ruhe was gegessen und getrunken. Von der Auswahl her war das auch mitten in der Nacht und auch, ich war gerade am Anfang war ich im letzten Teil der Läufe unterwegs, später ging es dann ein bisschen, war es mehr im Mittelfeld, aber an Auswahl, an Verpflegung war das mehr als ausreichend. Ich habe mich zwar mit den leichteren Sachen aufgehalten, also ich habe wahrscheinlich eine ganze Wassermelone an dem Tag irgendwie gegessen oder so, Orangenstücke, ein bisschen Banane, ein paar Nüsse, Studentenfutter, solche Sachen. Ich habe wenig von den warmen Getränken oder auch von zu viel Kuchen oder sowas genommen, weil versucht da das zu nehmen, worauf der Körper halt gerade Bock hat. Ja. Und ja. Melonen sind so das Ding, ein bisschen Salz drauf gestreut, um den Salzhaushalt auch ein bisschen zu berücksichtigen. Aber es war einwandfrei ausgestattet. Also das hat schon gepasst. Und dann kommt eigentlich, oder das war für mich so ein bisschen die Schlüsselstelle von der Alm, letztendlich der letzte große Anstieg mit noch einer Verpflegungsstelle dazwischen. Das sind nochmal gut 1000 Höhenmeter auf knapp 10 Kilometer oder irgendwie sowas. Und hatte vorher in den Anstiegen schon gemerkt, dass mir die jetzt einfach Stück für Stück schwerer fallen und musste dann in diesem letzten Anstieg auch immer wieder kleine Pausen einlegen. Also habe mich dann einfach mal rechts ran an den Weg gestellt oder vielleicht auch mal irgendwo kurz hingesetzt. Habe versucht, nicht zu lang zu sitzen, um auch nicht auszukühlen. Mhm. Die Nacht wurde kühler und kühler. Da kam dann meine Regenjacke dann auch irgendwann wieder ins Spiel. Habe dann letztendlich auch nahezu alles angehabt, was ich hatte. Und durch das Schwitzen, man kühlte halt relativ schnell einfach aus. Der Wind kam dann irgendwann auch. Es hat nicht stark gewindet, aber jeder Zug, den merkst du dann. Den merkst du dann, ja. Und das kostet wieder Kraft, dann halt wieder reinzukommen, wieder aufzuwärmen. Mhm. Dann versucht, wenn ich meine Päuschen da gemacht habe, nicht länger als eine Minute. Einfach nur mal durchatmen, vielleicht was essen, trinken und dann gucken, dass ich in langsamem Schritt, Stöcke voran, einfach mich da diesen Berg dann da hochziehe. Mhm. Und waren da zu dem Zeitpunkt Leute um dich herum? Oder warst wenig, du da wenig. Also ich habe mal einen überholt, der mich aber dann kurz danach wieder überholt hat. Es gab ein paar, die das war so eine Gruppe, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, nach, weiß nicht, 85 Kilometern oder so. Das war eine Gruppe von vielleicht 4, 5 Läufern, die waren im Pulk unterwegs. Die sind in einem Schritt da an mir vorbeigelatscht. Also es war unglaublich eigentlich da. Ich habe kurz überlegt, hängst du dich da hinten dran? Und dachte mir so, nee, sei nicht bescheuert. Also verballe hier nicht die letzten Körner, die du noch hast. Lass die einfach ziehen. Aber insgesamt waren da wenig Läufer unterwegs. Ich habe dann zwischendurch nochmal mit einem Belgier gesprochen. Das war kurz hinter der Partnachalm. Dem du schon einfach vom Schritt her angesehen hast, der Kerl ist fix und am Ende, der hatte dann zu dem Zeitpunkt auch überlegt, ob er einfach wieder zurück zur Partnerin läuft und seine Startnummer abgibt. Ich habe ihm versucht, da nochmal ein bisschen Mut zuzusprechen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Ich habe mir auch seine Startnummer nicht gemerkt und geguckt, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber da ist das Feld dann doch sehr überschaubar. Also man trifft sich vielleicht an den VPs dann nochmal, da sind dann vielleicht so 5, 6 Leute oder so, also Läufer nochmal gewesen. Aber viel mehr war das dann nicht. Zumindest, wie gesagt, in dem Bereich hin. Es ist die Müdigkeit, es ist mitten in der Nacht, es ist dunkel und du bist alleine und du musst 1000 Höhenmeter, hast 1000 Höhenmeter vor dir, die du da jetzt überwinden musst. Das ist schon da, die schon Motivation heftig. Aufrechtzuerhalten. Ja. Also ich muss sagen, ich hab nie wirklich gezweifelt, dass ich es grundsätzlich schaffen werde. Aber ich habe gezweifelt, ob ich einfach meine Zeiten noch halten kann und ob ich nicht einfach vielleicht mal irgendwo ganz schlimm, was heißt schlimm in Anführungsstrichen, aber an dieser vorletzten VP oben auf der Längenfelder nannte sie sich früher, die ist ein bisschen weiter jetzt aufgerückt. Also früher waren die VP 10 und die 9er waren kombiniert, die haben sie jetzt ein bisschen entzerrt. Und die VP 9 war jetzt an der Hochalm, das war so 300-400 Meter vor dem Gipfel, also nicht Gipfel, aber vor dem letzten Hochpunkt, den man zu überwinden hatte. Und als ich da ankam, wie gesagt, es war nachts 2:30, 3 oder sowas in der Größenordnung, freundliche Gesichter, alles super. Ob ich eine Decke haben will, ich könnte mich auch in der Hochalm reinsetzen, da wäre es warm drin und so weiter. Wenn ich die Decke genommen hätte, da wäre ich nie wieder rausgekommen. Ja, ja. Da, keine Ahnung, da wäre ich wahrscheinlich eingepennt und Stunden später wieder aufgewacht. Das ist aber auch fies so ein bisschen, ne? Das war nicht gemeint. Aber ja, und es gab bestimmt auch den einen oder anderen, der das dankbar angenommen hat, weil er vielleicht einfach durchgekühlt war. Also wie gesagt, das war nicht wirklich bitterkalt. Also da gibt es bestimmt, und da gab es auch in den letzten Jahren beim Zugspitz-Ultra ganz andere Bedingungen. Mhm. Also wir hatten dieses Jahr wirklich Glück gehabt mit dem Wetter, alles gut. Aber natürlich trotzdem, wenn du da mitten in der Nacht ankommst, ausgekühlt bist, ausgelaugt bist, dann schlicht und ergreifend Also ich habe keinen gesehen, der die Decke angenommen hat und in die Hochalm reingegangen ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass mancher da dankbar für war. Also ja, das kann da jeden verstehen. Aber wie gesagt, ich habe dankend abgelehnt, habe dann nur zugesehen, dass ich ein bisschen was esse. Und dann schnell weg. Und dann schnell weg, genau, bevor ich da dann noch irgendwie weich werde und einknick oder so. Mhm. Zumal, wie gesagt, es sind ja dann in Anführungsstrichen nur noch 300, knapp 400 Höhenmeter bis zu dem Punkt. Und ich habe mir halt einfach gedacht, ich bin jetzt so weit gekommen, das ziehen wir jetzt durch. Mhm. Wohl wissend, dass der Teil, der danach im Downhill kommt, ich meine, das sind dann, keine Ahnung, deutlich über 1000, vielleicht 1200 Höhenmeter, die es dann runtergeht. Mhm. Das ist nochmal nicht ohne, aber ich wollte einfach die Höhenmeter jetzt, also das Bergaufstück. Mhm. Weil das war auch so vom Kopf her, wo ich mir dachte, okay, wenn du das erledigt hast, im Notfall schleichst du da den Berg wieder rab. Aber das muss jetzt erledigt werden einfach. Von daher Sachen zusammengepackt und es zieht sich da gerade am Anfang, das ist so eine relativ breite, ja nicht Straße, aber so ein relativ breiter Weg da den Berg hoch. Du siehst halt auch nicht viel dann mitten in der Nacht, ein paar Lampen am Horizont voraus und ein paar Lampen hinter dir, relativ eintönig, das zieht sich das Stück, Augen irgendwie auf dem Boden vor dir, Stöcke und dann einfach nur durch, einfach nur durch. Ich hatte irgendwie mehrmals überlegt, ziehe ich mir jetzt nochmal Musik auf oder nicht. War aber, so plötzlich es anhört, war zu faul, mein Headset wieder rauszuholen und auf dem Handy zu gucken, was will ich jetzt hören, sondern bin Bildern. Also irgendwo, der Kopf schaltet dann auch irgendwann einfach komplett weg. Also das ist, keine Ahnung, das ist auch aber ein super interessanter Aspekt an diesem ganzen Ultra-Zeug, wie man mental da sich verändert. Diese Hochs und Tiefs, ich hatte nicht wirklich viele Tiefs jetzt bei dem Lauf, aber dies Auf und Ab, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, der mit seinen Reiz eigentlich ausmacht an diesem ganzen Thema. Also, ich glaube, je länger die Strecke, umso wichtiger ist der mentale Aspekt. Ja, das stimmt. Letztendlich dann irgendwann an diesem obersten Punkt dabei, gut, 2000 Metern Höhe angekommen, dann geht's auch direkt rechts runter in den Downhill rein. Mhm. Der ist zwar noch nicht super schwierig, aber allein dieser Übergang, dass man jetzt doch relativ lang einfach nur bergauf gelaufen ist, nicht schwierig teilweise auch, sondern einfach nur dieser Schotterstraße gefolgt ist, auf einmal halt in diesen steilen Trail bergab rein, da musste ich aufpassen, um einfach dann auch vom Kopf her wieder einzuschalten, zu aktivieren, die Konzentration wieder reinzunehmen. Und da halt auch nicht abzufliegen. Da kommen dann auch, ich glaube, zwei Stellen sind es, wo dann noch Warnschilder stehen, schwierige Passage, teilweise mit Kabeln, also mit Geländer in Anführungsstrichen am Rand. Gleichzeitig aber ein wunderschöner Blick nach Krainau runter beleuchtet. Auch ein sehr, sehr spannender Aspekt des Rennens. Also, aber da langsam gemacht, ganz in Ruhe, einfach mich Stück für Stück davor gearbeitet, geguckt, dass ich da nicht irgendwo jetzt auf die Nase fliege. Ich wollte gerade fragen, weil ich kann mich erinnern, und bei dem Base Trail sind da einige ganz schön, ich meine, gut, beim Base Trail sind die ja auch noch ein bisschen anders unterwegs und versuchen da ein bisschen schnell, Zeit irgendwie noch gut zu machen. Ja. Und da habe ich auch schon mal ein paar böse Stürze gesehen, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich meine, so bei nach Kilometer 90 ist man auch irgendwann einfach nur müde und kaputt und ich glaube, die Füße kommen jetzt auch nicht mehr so vom Boden. Das ist so. Ich glaube, da haben sich auch einige, glaube ich, zumindest habe ich zum Glück nichts mitbekommen, aber das ist nicht auszudrücken. Also ich habe es auch selbst bei mir gemerkt, vor allen Dingen dann im späteren Verlauf, da kommt ja dann noch dieser Jägersteig, der dann wieder im Wald letztendlich drin ist. Ich hatte an der VP10, das ist dann die letzte Verpflegung vor dem Ziel dann letztendlich, die ist direkt dieses Jahr am Eingang vom Jägersteig gewesen, hatte ich nochmal nachgefragt, in welchem Zustand er ist. Und der Mann dort sagte, er wäre trocken, was ja schon mal sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Allerdings im weiteren Verlauf kam irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, Bächlein oder sowas, der sich mit über diesen Weg halt gespült hat. Okay. So dass es ab dem Moment halt auch noch feucht und glatt war. Mhm. Und das war dann eigentlich das größte Problem. Da sind wir dann bei Kilometer, ich weiß nicht, 94, 95 oder irgendwie sowas. Du hast das Ziel eigentlich schon vor Augen. Mir fehlt dann aber auch die Technik, um da wirklich dann runterzuballern, sondern da geht es eigentlich nur darum, jetzt nicht noch irgendwie blöd umzuknicken und das ganze Ding eigentlich über die Kante zu werfen und letztendlich wegen eigener Blödheit oder irgendwie sowas. Von da hat er auch wieder Stöcke genommen, kleine Schritte gemacht. Trotzdem, diverse Male weggerutscht. Gut, ich hatte Schuhe an, das sind diese Ultra 2 S-Lab oder wie die heißen, von Salomon, diese François-Denn-Schuhe. Das ist natürlich eher so ein, ich sag mal, ein Allround-Schuh. Der ist jetzt natürlich nicht für super schwieriges Gelände wahrscheinlich gedacht oder irgendwie sowas. Andererseits, die 100 Kilometer lang die dicken Schuhe anhaben, nur weil dann zum Schluss es nochmal technisch schwierig wird mit glatt. Und so ist ja auch Quatsch. Also war es letztendlich ein Kompromiss. Und ich wusste ja auch nicht wirklich, dass der dann noch feucht wird da zum Schluss. Und was da dann spannend ist, einmal ist es mir passiert, dann bin ich weggerutscht. Und durch dieses Wegrutschen hatte ich einen Krampf im Oberschenkel bekommen. Also erstmal wieder abfangen, den Krampf rausdrücken, der nur durch dieses schnelle Überlast dann letztendlich entstanden ist. Und dann halt noch vorsichtiger, noch langsamer dann da runter zu eiern. Zwischendurch wurde es ein bisschen ebener dann wieder, also nicht ganz so steil. Da habe ich versucht, dann wieder ein bisschen zu laufen und auch noch mal ein bisschen Tempo zu machen. Wohl wissend, dass ich aber auch mein 22-Stunden-Ziel auf jeden Fall erreichen werde. Also wenn da nichts mal passiert wäre, dann war da eigentlich für mich auch schon absehbar, A, das Ziel ist in Sicht und B, ich werde auch mein Ziel A erreichen können. Und das war ein tolles Gefühl dann einfach an der Stelle. Das habe ich auch da irgendwo erst wahrnehmen können oder wahr gehabt dann letztendlich. Das war mir vorher, war mir das noch nicht so ganz klar. Ich habe dann auch nicht mal so wirklich viel auf den Zettel geguckt, sondern wie gesagt einfach nur Kopf abgeschaltet und versucht halbwegs vernünftig da dann erst den Berg hoch und dann drück wieder runter zu gehen, weil da haben die Zeit nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt. Was da dann sehr, sehr schön war, realisiert habe ich es zuerst dadurch, dass die Vögel fingen irgendwann an wieder zu zwitschern. Dann wurde es irgendwann so ein bisschen hell, was natürlich im Wald einfach ein Stück länger dauert, als wenn ich draußen auf dem unterwegs gewesen wäre. Und diese Atmosphäre, das war nochmal richtig klasse, zu wissen, okay, jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer bis Hammersbach, dann geht es um die Kurve rum und dann eigentlich mehr oder weniger eben Richtung Ziel runter. Da habe ich nochmal zwei, drei Leute überholen können. Zwei, drei haben mich aber auch nochmal überholt. Also ich glaube, von der Platzierung her ist es dann unterm Strich dann quasi gleich geblieben. Hammersbach unten rausgekommen. Letztes Jahr konnte ich es dann nochmal ein bisschen fliegen lassen. Da hatte ich noch ein paar Reserven gehabt dann irgendwie. Oder die kamen dann, weil das Ziel einfach in Sicht war. Ein paar Kilometer weniger in den Beinen gehabt. Vor allem das, ganz genau. Dieses Jahr war das einfach nur nochmal ein halbwegs konstantes Tempo zu kriegen. Ich weiß nicht, was ich da gelaufen bin, um die 6 Minuten oder was für eine Kilometer. Einfach nur, ja, Richtung Ziel. Da ging nicht mal viel. Und ich muss auch sagen, bei vielen Rennen habe ich eigentlich so eine Grundfreude, wenn ich dann ins Ziel komme. Ja, Euphorie, Enthusiasmus teilweise auch. Diesmal war das interessanterweise ein bisschen anders. Also ich bin da über die Ziellinie, ich will nicht sagen gestolpert, aber viel mehr war es dann auch wirklich nicht mehr. Und war erstmal mental und emotional relativ leer. Die hat mir dann die Medaille da umgehängt. Es waren zwar nicht mehr viele Leute da, aber halt einige, die ihre Läufer dann da nochmal in Empfang genommen haben oder die kurz vor mir halt ins Ziel kamen. Und es war für mich schön, es geschafft zu haben, aber viel mehr war das in dem Moment eigentlich gar nicht. Interessant. Ich musste mich da erstmal auf die Bank setzen, sammeln im Sinne von das nochmal so auch mir vor Auge zu führen, was das eigentlich gerade war, was ich da eigentlich gerade geleistet habe. Aber ich glaube, ich war einfach zu platt, mental zu leer, um da wirklich jetzt, keine Ahnung, Freunde ans Aufhören zu können oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube, das ist das ja. Hatte ich somit nicht gerechnet. Ich hatte mir vorher schon mal so ein bisschen den Zieleinlauf visualisiert, an letztes Jahr ja auch gedacht. Letztes Jahr war halt schön, weil meine Freundin und unsere Tochter war halt dabei und ich habe unsere Tochter halt ein paar hundert Meter vom Ziel da halt noch mit dann an die Hand nehmen können, bin mit ihr durchs Ziel dann halt zusammengerannt, das war klasse. Wobei das aber dieses Jahr natürlich nicht der entscheidende Unterschied war. Ich glaube, das war halt einfach, der Tag war verdammt lang. Und wie viel Uhr bist du da ins Ziel gelaufen? Wie viel Uhr war das? Das war so 4:45 oder sowas in der Größenordnung. Also ich habe mir dann da noch ein bisschen was zu essen geholt, dann noch was zu trinken geholt, das Finisher-Shirt natürlich eingesammelt, mein Dropback genommen und bin da dann relativ leer eigentlich abgezogen. Und dann bin man nur noch ins Bett. Ja. Also, wobei mit viel Schlafen war dann auch nicht. Ich habe irgendwie 2 Stunden gepennt und da hat mir alles weh. Dann war ich fertig. Und dann aber kam so langsam die Kraft dann auch wirklich für das Freuen dann letztendlich. Für ein Stück weit auch stolz sein auf das, was der Tag eigentlich so da... So peu à peu realisiert man das. Genau, was man hat aber teilweise sind. Sogar noch ja, ich will nicht sagen Tage gedauert, aber in den nächsten Tagen kam das dann eigentlich erst richtig durch. War interessant, hatte ich vorher nicht mit gerechnet. Ja, ich habe wirklich gedacht, so 100 Kilometer geschafft, Chaka oder sowas. Gar nicht. Einfach nur leer, einfach nur platt. Ja, krass. Ja, interessant. Ja. Wie war jetzt deine offizielle Endzeit? 21 Stunden, 25 Minuten. Ja, sauber. Ja. Da hast du ja sogar dein primäres Ziel noch deutlich unterboten. Also Ich glaube, ich hatte mir beim Berechnen, also was ich gemacht habe in meiner Planung vorher, ich hatte mal so ein bisschen so die Läufer vom letzten Jahr halt angeschaut, wobei das natürlich Wind und Wetter und alles natürlich nicht vergleichbar ist, und habe dann mal so geguckt, wie so 22-Stunden-Läufer sich diese Strecke halt aufgeteilt haben, und habe versucht halt die so rauszunehmen, die von der Platzierung halt her relativ konstant waren, also von der zu dem Zeitpunkt Platzierung relativ konstant waren oder halt in der Platzierung besser geworden sind, weil das halt auch so für mich das Ziel war, am Anfang ruhig anzugehen und dann halt eher zum Schluss hin aufzuholen als umgekehrt. Ja. Und ist natürlich, wie gesagt, schwer vergleichbar. Hatte am Anfang, also vor allen Dingen in der ersten Hälfte, hing ich meinem Ziel gegen 22 Stunden eigentlich ein gutes Stück hinterher. Ich war wahrscheinlich fast sogar eine Dreiviertelstunde oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Habe aber dann festgestellt, dass ich wohl nachts trotz alledem wohl ein bisschen besser durchkam, als ich es vorher gedacht habe. Ich weiß nicht, ob das dieses Stück... Müsste mal analysieren, aber eigentlich ist es auch wurscht, ob ich dieses Stück Richtung Mittenwald einfach ein bisschen schneller unterwegs war oder dann eben vielleicht doch diesen hügeligen Teil in der Mitte hinterm Ferchensee vielleicht ein bisschen zügiger gemacht habe, als ich es erwartet. Ich weiß es nicht, aber letztendlich ist es egal. Also 21:25 war schon ja, super. Also, schau mal. Ja, nicht schlecht. Ja, also hiermit auf jeden Fall nochmal Glückwunsch für das wirklich richtig krasse Rennen. Also ich bin noch nie über einen Marathon hinausgekommen und kann mir wirklich kaum vorstellen, was du da so alles bei den 100 Kilometern erlebt hast. Gab es da wirklich einen Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, was mache ich hier? Weißt du, so dieses, so, wirklich so ein Tiefpunkt, wo du sagst, ich will's nicht mehr. Oder bist du da wirklich gut durchgekommen? Also es gab schon Tiefpunkte, aber nie wirklich so heftig, dass ich wirklich, ich sag jetzt mal, gezweifelt habe. Mhm. Oder wirklich diese Frage, zumindest bei dem Rennen, die Frage habe ich mir nicht gestellt, was mache ich eigentlich hier? Okay. Das ging relativ gut. Ich habe schon gemerkt, okay, also wie gesagt, gezweifelt, kriege ich jetzt die Berge noch so gut gestemmt oder irgendwas, muss ich längere Pausen einlegen? Warum kriege ich so einen leichten Kopfschmerz? Warum fehlt mir die Luft? Ich meine, die Antwort war klar und offensichtlich, ja. Aber das war... ich sag mal ungeplant, aber wirkliche Zweifel bei diesem Rennen zumindest eigentlich nicht. Also vielleicht auch diesen DNF bei dem Rennen ja davor im Hinterkopf haben, der mich vorher vielleicht auch ein bisschen in Zweifel gelassen hat, habe ich aber relativ schnell gemerkt, das wird mir diesmal nicht nochmal passieren. Vielleicht war ich auch bei dem vorherigen Rennen mental nicht so eingestellt, weil das für mich so ein Rennen von mehreren war, wohingegen der Zut, das war schon ein Hauptrennen für diese Saison, für dieses Jahr. Und vielleicht habe ich auch deshalb die Zweifel nicht wirklich, weiß ich nicht, zugelassen oder sowas, keine Ahnung. Ich wollte das Ding auf jeden Fall unter Dach und Fach bringen. Also, Und war das dein erstes Rennen, wo du jetzt quasi die Nacht durchgelaufen bist? Ja. Okay, wie war das so in all, ich meine, du hast es ja schon vorhin geschildert, aber jetzt so im Nachhinein, so mit dem Sonnenaufgang das ist bestimmt ein ganz cooles Erlebnis. Also sowohl Sonnenunter- als auch Sonnenaufgang waren definitiv Highlights. Das war klasse. Die Nacht selbst, da hatte ich vorher wirklich auch ein bisschen Angst gehabt, dass ich auch da in irgendwie so ein Loch reinfalle, aus dem ich vielleicht dann noch nicht mal rauskomme. Die Option, halt dann einfach Musik auf die Ohren zu packen oder einen Podcast zu hören oder irgendwie sowas, die hatte ich ja immer noch. Weiß gar nicht, war das nicht bei einem der Podcast-Kollegen, die den 80-Kilometer-Lauf in Karlsruhe, wo er im Nachhinein so sagt, okay, ich schlepp die ganze Zeit die Ohrhörer mit mir rum und komme nicht auf die Idee. Das hatte ich im Hinterkopf gehabt, auf jeden Fall, so als letzte Rückzugsmöglichkeit dann oder so. Aber durch die Nacht laufen ist es natürlich was komplett anderes, als am Tag zu laufen. Vor allen Dingen, wenn man so lange alleine dann auch ein Stück weit unterwegs ist. Aber ich muss sagen, das hat besser im Nachhinein geklappt, als ich mir eigentlich befürchtet hatte. Also da hatte ich mehr Angst davor. Was heißt Angst? Das ist jetzt vielleicht zu großes Wort, aber mehr Respekt davor, als es sich dann eigentlich rausgestellt hat. Gerade so in schwierigen Gelände, wo du wirklich aufpassen musst, wo du deine Füße hinstellst. Ja. Ich meine, es war schon teilweise so, dass die Augen einem auch so ein bisschen so einen Streich gespielt haben, dass man irgendwelche, ich will nicht sagen Halluzinationen, auch das wäre ein zu großes Wort dafür, aber dass man irgendwie Bewegungen gesehen hat, wo de facto keine waren oder irgendwas. Vielleicht war da auch ein Tier, das gerade weggerannt ist oder so, keine Ahnung. Ja. Vor allen Dingen, wenn man in so einem Trott drin ist, in dieser Ebene, wo es dann, wo es relativ gleichförmig war, also wo es eben nicht technisch schwierig war, da merkt man schon, wie dann alles so ein bisschen runterfährt, dass man Geräusche natürlich auch ganz anders dann wahrnimmt, die eigenen Schritte viel, viel mehr wahrnimmt, als man das vielleicht tagsüber tut, Tag. Und ich hatte nie so ein, ich glaube, ich bin nie wirklich jetzt gedanklich weggetreten oder sowas in so einen Tunnel reingeraten, das glaube ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht viel hätte vielleicht auch nicht mal gefehlt. Also das war eine interessante Erfahrung, das auf jeden Fall. Aber ging gut. Wie lange hat der Muskelkater angehalten danach? Der erste Tag ging sogar eigentlich relativ noch. Also ich bin sonntags dann auch gleich wieder heimgefahren. Mhm. Der Sonntag, ich meine, ich war platt, war fertig, aber muskulär, der Schmerz, der kam eigentlich, ich weiß nicht, irgendwann im Verlauf des Montags dann eigentlich erst. Mhm. Ich versuche eigentlich immer nach so längeren Läufen eigentlich schon am Tag danach zumindest so einen kleinen Spaziergang zu machen. 1-2 Kilometer einfach mal auch rauszukommen, wieder die Beine ein bisschen zu durchbluten. Das habe ich diesmal gelassen. Also da hatte ich keine Motivation dazu gehabt. Eigentlich, also so 2-3 Tage war schon nicht ohne. Auch die Bänder, die Gelenke, die halt einfach gesagt haben, okay, lass uns in Ruhe. Genau. Also Treppen, ich meine, ihr kennt das ja auch, Treppen sind furchtbar gewesen. Rückwärts ging es dann irgendwann halbwegs wieder. Aber wenn sich das vermeiden lässt, vermeiden wir es lieber. Also Beispiel, ich versuche in der Firma eigentlich schon, mein Büro liegt im 4. Stock, den Fahrstuhl zu vermeiden, sondern die Treppen halt zu nehmen. Aber in dem Moment... Warst du froh, dass ein Fahrstuhl da war? Definitiv. Auf jeden Fall. Also, und ich hatte auch erstmal, also oft geht es mir dann so, dass ich eigentlich relativ schnell wieder die Motivation habe, die Schuhe wieder anzuziehen und vielleicht auch zu früh wieder rauszugehen. Ich weiß nicht, ob mein Körper von meinem Alter relativ gut regeneriert oder so, keine Ahnung. Aber diesmal war das definitiv so, dass ich meine Pause gebraucht habe. Also auch Tage, ich weiß gar nicht mal, wann ich dann das erste Mal, ich glaube nach über einer Woche bin ich das erste Mal dann wieder eine kleine Runde gelaufen und habe aber auch da immer noch gemerkt, Aber das war dann eher so jetzt nicht nur muskulär bedingt, sondern auch so ein bisschen mental, oder? Ja, ich denke schon. Also die Zeit davor fokussiert sich natürlich auch mental auf dieses Rennen. Man spielt die Dinge durch, worauf muss ich mich vorbereiten? Habe ich wirklich alles für meinen, was will ich ins Dropback packen? Habe ich in meiner Weste alles drin? Das macht man ja, also mir geht es zumindest so, ich habe das wahrscheinlich 100 Mal in den Tagen und vielleicht sogar Wochen davor gemacht. Und je näher das Rennen dann kommt, da ist im Kopf nicht mehr viel Platz für anderes. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben, keine Ahnung, aber so gehe ich damit halt um. Und ich glaube, diese Lehre danach resultiert wahrscheinlich auch nicht nur aus dem Lauf selbst, sondern vielleicht auch aus der Vorbereitungszeit. Denke ich, dass es so ist. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder die Laufschuhe geschnürt hast? Also das erste intensivere Training habe ich wirklich erst wieder nach gut 2 Wochen dann gemacht. Also davor nur kleine, relativ kurze Läufe, um einfach ein bisschen in der Bewegung zu bleiben, wie gesagt, die Beine ein bisschen durchzuspülen und nicht komplett rauszukommen, auch vielleicht mental nicht komplett rauszukommen. Aber ziemlich genau 2 Wochen dann das erste Mal wieder richtig die Schuhe geschnürt und auch wieder ein bisschen, Höhenmeter, aber auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau. Mhm. Aber dann schon mit dem Gedanken Richtung TDS. Ja, es muss ja weitergehen. Dann muss weitergehen. Weil letztendlich die Pause zwischen ZUT und TDS sind, was ganz, glaube ich, 10 Wochen ziemlich genau gewesen. Zumal wir jetzt nächste Woche dann noch in Urlaub fahren. Und ich kann natürlich im Urlaub auch nicht so trainieren, was auch vollkommen okay ist mit der Family. Da muss ich gucken, dass ich mal so ein Stündchen einbauen kann. Aber da kann ich natürlich wieder wirklich lange Läufe machen, noch wirklich irgendwelche Höhenmeter einsammeln. Von daher fallen diese 2 Wochen ja auch nochmal in der Vorbereitung dann raus und zumindest die Form erhaltend ist jetzt so ein bisschen das Ziel und vielleicht dann nach dem Urlaub nochmal ein bisschen was an Höhe draufzulegen, weil ich halt gemerkt habe, okay, die Höhe ist mir beim ZUT schon schwer gefallen, beim TDS wird das nicht leichter, da muss ich ein bisschen was tun. Was da dann nochmal dazu kommt, ist, dass diese 2000 Meter über normal Null Marke deutlich länger ist, also man bewegt sich länger auf dieser Höhe und ich weiß ja, dass ich hier schon ein bisschen Probleme hatte. Ich weiß nicht, wie das dort für mich werden wird. Also es kann durchaus sein, dass ich da meine Probleme bekommen werde. Also ganz sicher sogar. Muss halt gucken, wie ich dann damit umgehen kann. Also. Hm. Ja. Interessant. Ja. Es gibt ja so Sauerstoffzelte, die kann man... Habe ich schon vorgehört, ja. Die kann man sogar, glaube ich, mieten. Also, war das nicht Jamie Curry, der sich das letzte Mal so ein Ding reingelegt hat? Aber das war so ein ganz... Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Das war so ein halbes Zelt. Das ging quasi über Oberkörper und Kopf. Ja. Das sah sehr skurril aus. Ne? Aber, vor allem, das Ding hat ja gut Lärm gemacht. Also dieses, das stimmt. Dieses Belüftungssystem Wie ein Staubsauger, ne? Also, ja, ob du Staubsauger neben dir liegen hast... Genau. Für mich jetzt nichts. Weiß nicht, ob man da so ruhig schlafen kann dann in der Nacht. Der Grund ist wohl. Ja. Wobei der es ja auch knallhart. Also von daher. Ja, der hat momentan so ein Camp laufen und der reist jeden Tag bis zu 2000 Höhenmeter. Ich frage mich, wie das geht. Wahnsinn. Ja. Also beeindruckend. Allein der hat ja letztes Jahr da für sich selbst diese Challenge im Vorfeld vom Barclay-Marathon gehabt, wo er da diese ganzen höchsten Berge übereinander gemalt hat und das sein Ziel war, diese Gesamthöhenmeter da zu erreichen. Das stimmt, ja. Wahnsinn. Da hat er aber so, glaube ich, ein bisschen gefehlt, oder? Also kann sein, glaube ich, nicht ganz erreicht. Ja. Aber ist schon, ich meine, der Versuch an sich ist ja schon ziemlich krass. Und allerdings. Ich meine, auf jeden Fall ein empfehlenswertes YouTube-Kanal, wobei der jetzt momentan gar nicht mehr so viel postet. Kommt wenig momentan, Ich glaube, der ist jetzt irgendwie andersweitig beschäftigt. Ich glaube, da kommen so viele, viele andere Sachen auf den... Ja, also, wir wünschen dir hier von der Wechselzone viel, viel Spaß beim TLS. Danke. Die Gegend, ich meine, du warst ja auch schon da, ich komme gerade von da, die Gegend ist wunderschön, ich will sofort auch mitfahren. Weil das die... Wie macht das? Ich glaube, da hat die Family und der Arbeitgeber ein bisschen was dagegen. Ja. Mal schauen, vielleicht irgendwann mal. Es wird nicht das letzte Rennen dort gewesen sein. Das stimmt. Danke euch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, richtig, richtig krass, wie du das durchgezogen hast. Glückwunsch nochmal. Danke. Und vielleicht läuft man sich hier im Taunus über den Weg. Durchaus. Ich meine, wir wohnen ja eigentlich nicht weit auseinander. Nein, das stimmt, Vielleicht können wir auch mal irgendwas organisieren, irgendwas planen oder so. Sehr gerne. Ich war auf jeden Fall ziemlich geschockt, als ich den Podcast gehört habe, wo ihr mich etwas offensiv eingeladen habt. Das habe ich beim Laufen gehört, so kurz Gesichtszüge entklippen, aber Gott, warum nicht? das machen wir hin und wieder. Ich meine, ich fand es ja auch wirklich sehr bemerkenswert, wie du das durchgezogen hast. Ich habe das ja schon, wir verfolgen uns auf Strava schon etwas länger und ich habe das schon in den Vogesen so mitbekommen, auch letztes Jahr beim Super Trail. Ich wusste nicht, dass du dieses Jahr den Ultra vorhast, deshalb war das so, nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnungswert. Auf jeden Fall, Ja, nochmal vielen Dank. Und danke euch, gerne. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Gerne. Vielleicht nach dem TLS. wenn er gut läuft zumindest. Alles klar, Dankeschön. Super. Und trainier weiter fleißig. Mach ich, ja auch.